Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Tagesframing. Herzlich willkommen in der Gelben Kirche. Wir unterhalten uns regelmäßig darüber, wer gelbe Angst hat und versuchen, Gelbfieber zu verbreiten. Diese Woche steht unser Titel für ein Bestreben innerhalb unserer Regierung, Feminismus zum außenpolitischen Ziel zu machen. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Im Grunde will man hier beschließen, eine destruktive Ideologie zu verbreiten, auf das liberale Retter später einziehen können, sobald die Regionen nur in Schund, Schutt und Asche liegen. Versteht mich nicht falsch. Ja, es gibt in Ländern, in denen die Geschlechterverhältnisse fragwürdig sind. In meinen Augen liegt das aber daran, dass zunächst Allah der erste Klasse Bürger ist, nicht daran, dass die Frau zweite Klasse ist. Säkularismus könnte man hier verordnen. Aber nein, man will ein gestörtes Geschlechterverhältnis durch ein ander gestörtes austauschen. Zumindest sieht es so von meinem Standpunkt aus. Sandfeminismus, nein danke. Und ja, es ist vermessen zu sagen, dass mit dem Angriff des Säkularismus alles in Ordnung kommen würde. Der Versuch eines Menschen, der unter dem Banner der westlichen Zivilisation ein anderes Land ins Auge nimmt, scheitert zunächst am Splitter im eigenen Auge. Danach scheitert er an einer Blank-Slate-Interpretation der Geschichte ferner Länder. Am Ende weiß ich als Abel nur eines. Geht mal in den Wald oder in die Wüste und lest mehr Bücher. Und damit herzlich willkommen, hallo zu den Weltraumaffen. Ja, wir sind ja noch gar nicht am Ende, genau. Hallo. Hallo. Ja, hi. Hallo. Halli, hallo. Heute sind wir wieder in voller Mannstärke da mit Abel, Caps Lock, Mammon, Mars, Opex und Mia Price. Und Luisa Neubauer ist auch dabei. Luisa! Luisa! Ja, genau. Es war ja irgendwie dieses Jugendparlament, oder wie sich das da nennt. So ein Planspiel im Bundestag, wo die Leute da irgendwelche Jugendpolitiker angehende Leute aus den Jugendorganisationen, das glaube ich von den Parteien irgendwie. Ja, die laden sie so schnell auch nicht mehr ein. Sich da hinhocken und naja, das werden sie wohl kaum eine andere Wahl haben. Und die haben ja dann, die haben ja dann irgendwie da so ein Transparent ausgebreitet und sich da totgestellt, so wie das da irgendwie so aktivistisch gerade irgendwie en vogue ist. Und ja, das hat natürlich diversen Leuten nicht gefallen, weil es so ein bisschen, ja, Humbug ist, der im Bundestag ja eigentlich nichts verloren hat. Und außerdem, wenn es mal einen Punkt gibt irgendwie, wo man keinen Aktivismus machen braucht, weil man da sowieso Politik macht, dann ist es eigentlich im Bundestag, ne? Also, aber ja. Und der Ulf Borschardt hat das halt hier, das ist ja der Chefredakteur von der Welt, der hat das hier kommentiert, und die Frau Neubauer ist ja Vielfliegerin und Mietmaul, bekannt von Fridays for Future. Und dann macht sie einen auf Sentimentarien. Die sagt dann, sorry Ulf Borschardt, Revolution ist halt kein Ponyhof. Ja, ja, okay. Mehrere Dinge sind daran falsch. Zum einen würde ich halt sagen, dass den Spruch so gesehen niemand in Frage gestellt hat, dass Revolution kein Ponyhof sei, aber der hat hier nichts verloren. Doch, ich stelle den Spruch in Frage. Es ist eine extreme politische Instrumentalisierung von den armen Ponys. Was haben die armen Ponys damit zu tun? Keine Ahnung, die selbstständigen Ponyhofbetreiber, die kleinen Unternehmer. Also meine zwei Cents dazu sind, um eine Utopie zu erschaffen, muss man nur alle Utopisten an die Wand stellen. Revolution, nein, danke. Ja, ist ein Ulf Porsche. Also der Spruch an sich, klar, mit dem Ponyhof, ja, aber sie verlässt hier schon irgendwie so zivilisatorisches Territorium, Gesellschaftskonsens, Gesellschaftsvertrag und so weiter und so fort. Ja, aber das ist in der Revolution alles noch erlaubt. Ja, aber guck mal, das ganze Ding ist ja so schick verpackt. Die berufen sich doch immer auf die zivilisatorischen Erfolge. Die Leute denken ja nicht drüber nach, was das bedeutet, eine Revolution zu machen. Ja. Nein, passiert das ja auch nur da deswegen, weil sie irgendwie gerade knapp bei Kasse sind oder so und dann auf die Barrikaden gehen. Aber trotzdem, das ist doch nicht zielführend. Was ich mir dazu zuerst gedacht hatte, ist, die komische Partei, die das extremst haben will von dem, was du dir vorstellst, liegt jetzt in den Umfragen vorn. So. Und du willst eine Revolution haben, ja? Also was ich hier in dem Spruch halt noch sehe, ist nicht nur, dass von Revolution die Rede ist, sondern dass hier so der Spruch von das Leben ist kein Ponyhof so verwendet wird. Aber anstatt Leben sagt man Revolution und dadurch hat man durch den ganzen Kontext von dem Spruch, den man noch mit reinbringt, ne, so Revolution ist halt kein Ponyhof, immer die Möglichkeit zu sagen, ha, das ist doch nicht ernst gemeint gewesen, warum regst du dich denn so auf, haha. Ja, so, es soll eine Stichelei sein, aber dann, weißt du, meint sie es ernst? Kann da aber bei Kritik sagen, dass sie es halb ernst meint. Und das kann nämlich schon sein und man könnte auch sagen, dass, wenn das ganze Leben eigentlich ein Ponyhof nicht ist, sozusagen, also anstrengend ist, dann ist da ein bisschen Revolution zwischendurch. Einmal Revolution machen in so einem ganzen Leben vielleicht doch ein Teil Ponyhof. Ne? Ist das Grüne, wir werden sie jagen? Hey, ich glaube, wir interpretieren da einfach alle zu viel rein, weil das ist Twitter. Ja, das stimmt. Also Twitter ist die Seite benutzt Revolution halt im Sinne von ja, Veränderung. Und sie hat, das ist einfach scheiße formuliert und das ist auch Twitter geschuldet. Und eigentlich ist auch die Nachfrage von Poschardt übertrieben. Also es ist halt hier eine revolutionäre Partei, die den Boden der parlamentarischen Demokratie verlässt. Es geht hier um den Narzissmus der jungen Dame, die glaubt, sie sei Teil einer ganz besonderen Generation, die die Welt verändern wird. Das ist der Punkt hier. Und nicht, was sie jetzt damit gemeint hat, finde ich. Also ich finde die Nachfrage von ihm nicht verkehrt. Also, weil wenn ich schon mit so einer Instanz irgendwie anfange, da im Bundestag, wo es vollkommen unnötig ist, und irgendwas von Revolution fasel, während meine Themen sowieso von der ganzen Mainstream-Gesellschaft schon applaudiert werden. Also, ja, genau, aber das meine ich ja. Also, die bringt so einen Spruch, den sie einerseits voll ernst meinen kann, dann halb ernst und dann so scherzhaft. Und dann auch noch sagen kann, ja, du weißt doch, wie es gemeint ist. Natürlich will ich keine Revolution. So. Aber halt einfach so rausschlagen, ohne dann Verantwortung zu übernehmen dafür, was man alles noch an Mehrdeutigkeit mitbringt, weißt du? Einfach, bevor man es absendet, nochmal kurz nachdenken, das hilft, 100% der Fälle. Nachdenken hilft, okay? Nachdenken ist Teil von Faschismus, weil das ist logozentristisch und das tut die Rationalität über die Emotionen stellen und es war Teil des Faschismus. Das ja, aber das hatten wir ja letzte gefunden. Woche eigentlich mit diesem, es gibt einen Edit-Button in deinem Kopf von Twitter da. Das ist genau. Ja, und dem Wort Nachdenken kommt ja auch das Wort Ken vor und Ken war der Mann von Barbie, also ist das ein patriarchalisches Wort. So. Kommen wir nun zu wunderbaren, liebevoll geschriebenen Büchern, die viel Informationen enthalten. Und zwar einmal ist das Unfolding the Future of the Long War. Das ist eine Publikation der Rand Corporation. Die habe ich auch schon in vergangenen Streams hin und wieder mal angepriesen. Und das ist einfach, lest es, weil jetzt nicht unbedingt Rand super toll ist, sondern weil deren Publikation oftmals einen Einfluss haben auf dieses politische Tagesgeschehen. Und wenn ihr den Rapport lest und euch die vergangenen 10 Jahre der US- und NATO-Außenpolitik anguckt, dann werdet ihr das ein oder andere Aha-Erlebnis haben. Plus in dem Unfolding the Future Long War ist auch ein relativ interessante Abstecher, wie dann sozusagen dschihadistische Bewegungen, wie die aufgestellt sind. Und darunter das Buch The True Believer hilft euch zu verstehen, wieso man sich einer Massenbewegung, ob das nun für den Klimawandel oder für den Dschihad oder für den Faschismus oder den Kommunismus, wie man sich dafür begeistern tut. Das sind zwei Bücher, wo ich will die nicht so oft erwähnen wie jetzt The Blank Slate, weil ich The Blank Slate immer noch für wichtiger halte. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, lest bitte Blank Slate. Aber The True Believer, der hilft auch SJWs zu verstehen. Und Unfolding the Future of the Long War ist halt ein Buch, was man kennen sollte. Und es ist auch nicht wirklich zu lang geschrieben. Und darunter gibt es noch zwei andere kleine Büchlein. Das eine ist Modern Political Warfare, Current Practices and Possible Responses. Da kann man sehen, wie sozusagen eine Kriegsabsicht mit Handelskriegen oder mit NGOs, mit feindlichen, die in fremden Ländern gegründet werden, stattfinden kann. Und das ist auch sehr interessant. Und dazu hatte ich auch schon mal einen Sonderstream vorbereitet, den ich aber immer wieder verschoben habe. Das kommt irgendwann noch, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Modern Political Warfare, Current Practices and Possible Responses. Und dann kommen wir zu unserem letzten Buch, Islamist Terrorism and Militancy in Indonesia, The Power of the Manichean Mindset. Das Buch an sich ist interessant für die Situation in Indonesien und hängt auch mit den anderen Themen zusammen, Massenbewegung und eben Kampf gegen den Terror und der Long War. Allerdings hat das Buch ein Kapitel, das evolutionspsychologisch sehr gut erklärt, was das Manichean Mindset ist, also was bei einer Radikalisierung im Kopf eines Menschen stattfindet. Und das sozusagen der Radikalisierungsmechanismus, der ist ja bei allen vorhanden. Das ist ja nicht jetzt nur Dschihad oder nur ein Faschist oder nur ein Kommunist, sondern dieser Schalter, der ist ja im Kopf von jedem von einem, weil wir ja alle Menschen sind. Und deswegen ist das ein Buch, was man auch eventuell kennen sollte. Also die vier Bücher zusammen, wenn ihr Terror und Massenbewegung verstehen wollt, kann ich euch sehr ans Herz legen, die zu lesen. Aber lest bitte vorher noch The Blank Slate. Da habt ihr es. Aber das ist voll ableistisch von dir, Abel, weil was ist, wenn irgendein Zuschauer nicht lesen kann? Da. Ja. Schlimm von dir. Und da gibt's Hörbücher. Was ist, wenn er nicht hören kann? Ha? Hast du mal darüber nachgedacht? Nee, hast du nicht, ne? Ja, ja. Ja, doch, gibt Breitschrift. Breitschrift, Hörbücher, ja. Ja, hier hat ein Herr Böckerhof. Ist aber auch getriggert. Der gute Mann ist hier Moderator bei Heute Plus und einer von denen. Und es geht hier um Philipp Amthor, den Bundestagsabgeordneten, und den Dreiteiler, den der Mann trägt. Und da belehrt er jemanden. Der Grund ist sehr einfach. Das ist das Outfit derjenigen, die jahrzehntelang den Ton angegeben haben und Minderheiten unterdrückt haben. Wer sich als junger Mensch so inszeniert, sagt, ich möchte dahin zurück. Und seine Worte tun das teilweise auch. Das triggert. Das triggert vor allem mich. Also im Grunde genommen, Anzüge sind nicht gut. Was mich gewundert hat, dass in der ganzen Diskussion Hugo Boss nicht irgendwie eine Rolle gespielt hat. Der wird doch immer so Bonbon-mäßig erwähnt, dass er die Anzüge von der SS designt hat und von der Wehrmacht. Ja, aber was er da auf seinem Porträtbildchen anhat, ist kein junger Mann mit einem Jackett, oder was? Ja, das ist ja schon mal falsch, oder? Das ist ja kein Dreiteiler. Das ist ja modernes Casual. Ah, ja, ja. Das also nur die Leute, die den klassischen Anzug tragen, sind böse. Gut, das werde ich mir gleich notieren, damit ich das. Ey, das ist so lächerlich. Also ja, weil das eigentlich auch eher eine Uniform ist als ein schönes Kleidungsstück oder so. Nee, jede Faser seines Anzuges schreit förmlich nach Unterdrückung, Rassenhass und Unmenschlichkeit. Er hat einen ganz großen Splitter im Auge. Seht ihr ihn nicht? So kommt er für mich rüber. Das triggert. Was ist mit den Leuten, die beruflich dazu gezwungen sind, so ein Ding zu tragen? Werden die dann automatisch? Ist das so wie mit Nazisäure in der Kleidung? Wenn es regnet, dringt es dann ins Gehirn ein, oder was? Ja, nein, damit will ja nur das Patriarchat, dass du das anziehst, damit sich deine Gesinnung zur konservativen Gesinnung ändert. Also ich würde sagen, als Politiker in der CDU ist man schon fast gezwungen, sowas zu tragen, doch. Ja. Ja, hier so. So viel zu, der Westen ist voll schlimm, lasst uns das kaputt machen. In Westeuropa sind gleichgeschlechtliche Ehen absolut nicht nur legal erlaubt, sondern schon im Mainstream angekommen. Und umso östlicher man sich bewegt, dann desto eher nimmt das dann ab mit gleichgeschlechtlicher Ehe und bis hin zu, ja, es ist überhaupt nicht gut gesehen. Und dieser Tweet, der stammt aus der Kategorie schicke Grafik. Ja. Da habt ihr es. Ich fand die Grafik einfach nur schick. Information ist schön. Das war von Mann. Ja, König, ich weiß nicht, ob euch der noch ein Begriff ist. Der hat so vor 20 Jahren relativ bekannte Comics rausgebracht, so schwulen Comics. Wir hatten über dieses Ding, letztes Jahr war es, glaube ich, als der Aufreger losging mit diesem Bild. Da hatten wir da schon mal drüber geredet, ja. Ja, er hat auf jeden Fall ein Bild gemalt in Brüssel wohl an der Wand und das ist eben öffentlich und weil da was nicht in Ordnung war, ich glaube, die schwarze Frau hatte zu dicke Lippen oder so zum Beispiel, haben sie das irgendwie mit Warnschildern jetzt versehen, weil er nicht bereit war, das zu übermalen. Ne? Und er bleibt da auch bei und hat hier das in einem Interview nochmal bestätigt. Ja, wenn ich mich richtig erinnere. Auch gesagt, dass ihm das auf den Senkel geht und so. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie das angepinselt. Also die haben da selber irgendwelche Arschgeigen haben da drauf gepinselt auf seinem Bild. Also. Ja, aber er wollte daran nichts verändern, mehr, hat er gesagt. So. Also haben sie ihn noch aufgefordert, dass er das macht. Ich glaube, das haben sie wieder bereinigt oder so. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, wie gesagt. Manche Leute verstehen auch einfach den Sinn einer Karikatur nicht, oder? Also, dass du halt mit einem Strichmännchen bestimmte Dinge hervorheben musst und verstärken musst, damit es lustig oder erkennbar wird. Gott, oh Gott, echt. Ist es nicht auch innerhalb von der schwarzen Community so, dass sie sich über Weiße auch lustig machen, weil Weiße im Vergleich zu ihnen selbst, also zu Schwarzen, viel dünnere Lippen haben? Ja, oder weil die rosa sind statt weiß. Wie viel Zeit wieder so, ne? Ja, klar. Ja. Dann ist es lustig, weißt du? Dann ist es lustig. So. Keine Ahnung, Mann. Ich finde das immer noch richtig lustig, wie Leute nicht verstehen, dass intern von der Gruppe Leute auch rassistisch sind, selbst wenn diese Gruppe unterdrückt wird oder eine Minderheit ist oder sonst wie. So, die haben trotzdem kein Problem damit oder sogar eher die Möglichkeit, sich gegen die Leute, von denen sie unterdrückt werden, so herzuziehen und sich über sie lustig zu machen. Das tun sie auch. Ja, hier die schwarze Lesbe hatte angeblich zu rote Lippen oder überhaupt Lippen. Das sei rassistisch. Ja. Er meinte aber was Positives, nämlich selbstbewussten Lippenstift. Also das ist halt auch noch, dass der König das auch anders gemeint hat. Also nicht nur, dass man ihm da was unterschiebt, was vielleicht gar nicht drin ist, sondern er hat es immer noch irgendwie anders gemeint. Ne? Ja, das ist ja egal, wie die Leute das meinen. Es ist ja nur wichtig, was irgendwelche Aktivisten sagen, was das bedeutet und was es mit den Leuten macht, weil die das ja alle immer genau wissen, was bei den Leuten im Kopf vorgeht, wenn sie sich das angucken. Sind ja studiert und so, die wissen das ja mit Tropes und weiß ich nicht was. Habt ihr das hier auch wieder mitgekriegt von dem Professor Kutschera? Also ich hab's nicht mitgekriegt. Ja, den die Staatsanwaltschaft vor Gericht gezerrt hat, weil er angeblich sich menschenverachtend oder was volksverhetzend geäußert hätte. Zwar ging es da wohl um Aussagen über Schwule, dass sie irgendwie mit Kindesmissbrauch, das ist genau, dass da nicht förderte Pädophilie und Schwesterkindesmissbrauch auf uns zukäme. Ja, und jetzt wieder das Belegen vor Gericht, da sind wir mal gespannt. Das ist jetzt im Prinzip nur die Ankündigung zu dem Prozess. Also es ist noch nicht so richtig beschrieben worden, weil eben das so voll war und die Verhandlung erstmal verlegt wurde. Da bin ich echt mal gespannt, weil da gibt es ja Studien und alles Mögliche dazu. Also, aber ja, so da bin ich mal gespannt. So wie ich den Kutschera kenne, wird er die Studien auch kennen. Ne? Also ich meine, ansonsten würde er das nicht so sagen, weil ich glaube, der macht auf mich schon den Eindruck, als würde er sich da sehr gewehrt ausdrücken. Kutschera ist ein Ehrenmann. Er hat dann wohl geschrieben oder gesagt, dass er auch noch Fachleute dabei hat, die ihn unterstützen würden oder sowas. Und ich will mich jetzt nicht verplappern, aber dazu gibt es auch FBI-Statistiken, soweit ich weiß. Ich müsste nur nachgucken, aber ja. Also ich hätte das gar nicht mitgekriegt, dass sie da so weit gegangen sind, den vor Gericht zu zerren schon. Er hatte ja angekündigt, dass er irgendwie ein bisschen das Ganze aufwirbeln will, von daher war das irgendwann mal zu erwarten, aber dass es jetzt schon so schnell ging. Da müssen wir up to date bleiben. Also da bin ich echt aufs Auskommen gespannt. Also. Habe ich das auch mitgebracht? Weiß ich nicht genau. Nee, das kam von Mars. Nee, das kam von mir. Und in Boston hat jetzt eine Gruppe wirklich getan, was ja schon öfter mal als Witz während des Pride Month so durch die Gemeinde gegeistert ist auf Twitter oder so. Es soll in Boston eine Straight Pride Parade geben. Natürlich gibt es die üblichen Verdächtigen, die sich drüber aufregen. Inzwischen ist ein gewisser Milo Yiannopoulos zum Marshal dieser Parade als Marshall angekündigt worden, also als Anführer der Geschichte, was ja auch wieder lustig ist, einen Homosexuellen an die Spitze der Straight Pride zu stellen. Er hat ja einen anderen Grund, denke ich mal. Ne? Er hat ja eben eher den Grund, dass er da für Free Speech irgendwie argumentiert und so. Ja, aber das Ding ist halt ein einziges Vehikel, um Leute zu triggern. Also die Gruppe, die das macht, heißt Super Happy Fun America. und die sagen halt so Sachen, dass das irgendwie dass jetzt zu dem LGBTQ auch noch ein S dazu muss für straight und solche Sachen halt. Also bin gespannt, das wollen Leute verhindern. Ich meine, hingehen würde ich nicht. Ja. Aber Leute, wenn man halt hört, hier der Chris Evans, Captain America, die Band Smash Mouth und Alexandra Ocasio-Cortez haben sich entsetzt gezeigt. Also, ja. Ja. Ich ein schönes Experiment. Oh Gott. Was ich interessant finde und irgendwie mich frage, ist, dass Mark Zahadi, der Organizations Vice President und ein Mitglied von der rechten Flügelgruppe Resist Marxism, so, das ob die Gruppe wirklich von Rechten organisiert ist und Resist Marxism heißt oder ob sie hier als Right Wing betrachtet wird, weil sie Resist Marxism heißt. So, das würde mich interessieren. So, ob nur weil sie halt eben gegen Marxismus sind, werden sie als rechts eingestuft oder weil sie rechts sind, vermarkten sie sich eben als antimarxistisch. Ja, das ist eine amerikanische Zeitung, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Ich glaube, es hat es oben leider auch ausgeblendet. Du weißt doch, wie die schreiben, sobald halt irgendwas, du kennst doch Gamergate, sobald was irgendwie nicht passt, ist es NBC News, okay, nicht Zeitschrift, ein Sender. Sobald irgendwas halt nicht mit der Pride-Flagge durch die Gegend rennt, ist es Right-Wing, weißt du? Ja, weil, weißt du, so Marxism zu resisten ist vollkommen normal und ist Teil von einem... Das ist wie, wenn man sagt, ich resist gonorrhoe. Oder ja, oder ich resiste halt Impfgegnern. Weißt du, so da, bitteschön. So, das, was Impfgegner oder Marxisten vorschlagen, ist nachweislich falsch. Es funktioniert nicht. So, es wäre toll, wenn wir unsere Kinder nicht impfen müssten. Es wäre toll, wenn wir irgendwie Marxismus in seiner ideologischen Reihenform haben könnten. Aber der funktioniert nicht. Alle Vorhersagen, die Impfgegner machen und Marxisten machen, haben sich als entgegengesetzlich bewiesen. So, das funktioniert nicht. Aber ja, trotzdem, jetzt bin ich wo rechts, ja. Ja, außerdem herrscht ja immer noch Demonstrationsfreiheit in Amerika, zumindest eingeschränkt. Und wenn man sich anguckt, was alles für Demonstrationen da so in Boston stattfinden. Warum nicht auch so ein Ding? Das ist nicht das Verrückteste, was da stattfindet. Es polarisiert, ja. Weil es halt offensichtlich eine Parodie ist. Was keine Parodie ist, ist, dass Madonna sich durch die Zeitungsporträts vergewaltigt fühlt. Durch ein bestimmtes Zeitungsporträt. Durch ein bestimmtes. Oh. Ja, die New York Times hat halt so ein Special gemacht zu ihrem 60. Geburtstag. Und Madonna ist komplett durchgedreht, als sie es gelesen hat wohl. Und hat gesagt, dass es alle... absolut frauenfeindlich und gegen sie und hat das halt mit einer Vergewaltigung verglichen in ihrem Post auf, ich glaube, auf Facebook und dann hinterhergeschoben, sie dürfe das so sagen, weil sie sei mal vergewaltigt worden. Ah, okay, verstehe, okay, ja, verstehe. Läuft. Der Artikel sei ein weiterer Beweis, dass die New York Times einer der Gründungsväter des Patriarchats sei und ich sage, Tod dem Patriarchat. Okay. Also, ich werde niemals aufhören zu kämpfen, um es auszuradieren. Nach derselben Logik dürften auch Vergewaltigungsopfer also auch Leute selbst vergewaltigen, weil das dann heißen würde, ja, okay, so, der hat halt eine schwere Kindheit gehabt, weißt du, Madonna, okay? So, jemand, der halt schon steinalt ist, sau viele kontroverse Sachen hinter sich hat, fühlt sich irritiert und äußert es in so Form von vergewaltigt. Oh, war ja Opex. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast mit steinalt, das ist Vergewaltigung. Ja, ne? Die Kommentare über mein Alter, die werden niemals so gefallen, wenn ich ein Mann wäre. Nee, man sagt nicht, guck mal, ihr Johnny Depp sieht ganz schön runtergekommen aus. Ja, oder? Alter weißer Mann hat noch niemand gehört. Nö. Wie gesagt, ich finde halt auch vergewaltigt werden von irgendwie, weiß ich nicht. Also ja, zum Beispiel von so einem Auftritt, den sie leistet. Ich habe mir über Gamergate viel schlechte Presse anhören dürfen, aber ich habe mich nicht vergewaltigt gefühlt. Also, nein. Also vor allem, wenn du dich vergewaltigt fühlst, dann solltest du zur Polizei gehen. Und nicht öffentlich darüber rumheulen. Vor allem auch New York Times ist halt hart linke Zeitung. Ich keine Ahnung. Aber ich finde, du solltest nicht zur Polizei gehen, du solltest dich nur so fühlen, als wärst du zur Polizei gegangen. Ja, ne? Das wäre ausreichend. Aber ja, hey, kommen wir von menschlicher Vergewaltigung zur kulinarischer Vergewaltigung. Nimm mein Geschlecht aus meinem Essen. Aus deiner Essen-Tofu. Ich würde da direkt sagen, lass doch mal lieber die Männer da raus. Dieses ganze Ding, dieser gesamte Artikel, ich habe den, glaube ich, auch irgendwie gelesen gehabt so, und da geht es darum, dass ein Typ halt mit seiner Freundin im Restaurant da sitzt und er bestellt sich einen vegetarischen, veganen Burger und sie sich einen normalen, und da kommt der Typ her, bringt ihnen das Essen und er stellt dem Typen das Fleisch hin. So, und das ist so voll schlimm, und was soll das? Ja, und der Witz ist halt, er schreibt halt auch so, sowas passiert mir ständig. Ja? Wenn ich mit meiner Schwester ein Bier trinke, bekommt sie das Kleine und ich das Große. In einer großen Runde bekommen Frauen den Sekt und die Limo und die Kerle das Bier, ohne Nachfrage. Oh Gott. Ja, kann das vielleicht daran liegen, dass die Leute, die in solchen Berufen arbeiten, so ein bisschen gemerkt haben, dass es da so gewisse Präferenzen gibt, die sich halt so oft zeigen, dass man das schon annehmen kann? Es ist sogar noch simpler. Es ist echt einfach nur so wie entstehen Traditionen, wie entstehen Kulturen. Sie entstehen einfach nur dadurch, dass Leute einfach immer wieder dasselbe Zeug machen und kommunizieren halt zusammen, und dann entstehen halt irgendwelche Rituale und Handlungen und so Zeug halt, weißt du? So, wenn eine Frau sich eher ein kleines Bier holt, ja, dann bestellt sich jemand noch ein Bier, ne, und bekommt halt das kleine Bier. Aber es ist ein Interessantes, was hier halt nicht erwähnt wird, ist, dass wahrscheinlich es damit zu tun hat, wie die Bestellung aufgegeben wurde. Weißt du? Weil wenn jeder für sich selbst bestellt und sagt, ich hätte gern ein kleines Bier, dann kriegt er ein kleines Bier, egal ob du Mann oder Frau bist. Wenn aber eine Person für eine ganze Runde bestellt, dann ist Mehrdeutigkeit im Raum. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht haben die es auch wieder vergessen, oder die Leute, die das aufnehmen, deine Bestellung, sind andere Leute als die, die es dir bringen oder was weiß ich nicht. Ja, ja, ich stimme schon zu. Ja, bevor du das wieder ins Unendliche ausdiskutierst, das war nämlich ein Artikel, den ich aufgrund seiner Banalität eigentlich genommen. Und im Chat wurde es auch schon gesagt, es ist doch eigentlich so, wenn man in ein vernünftiges Restaurant geht, kriegt man nicht das falsche Getränk hingestellt, weil entweder derjenige schlau genug ist, um zu wissen, wer was bestellt hat, oder weil er nochmal fragt, war das für Sie? Weil es ist scheiße, wenn du einem einfach wortlos ein Glas hinstellst, das machst du nicht. Normalerweise. Es sei denn, du weißt halt, was mit der Sache ist. Und da der Chris ist schon weg, ich möchte kurz noch draus vorlesen. Kopf oder so. Kerle essen Fleisch und Frauen einen Salat mit fettarmem Dressing. Das zeigt sich nicht nur in falsch servierten Gerichten. Menschen müssen sich dafür rechtfertigen, wenn sie dem Klischee nicht entsprechen. In meiner Jugend haben sich die Leute über einen aus der Mannschaft lustig gemacht, der nach dem Spiel im Fastfood-Restaurant einen Salat bestellt hat. Ein Schulfreund von mir trank in unserer Stammkneipe am liebsten Aperol Spritz und musste sich dafür jedes Mal einen blöden Spruch von der Kellnerin anhören. Noch schlimmer war nur, als ein anderer Freund mal einen Tee bestellte. Tee ohne Schnaps, als Mensch mit Penis. Es folgte eine entgeisterte, zu laute Nachfrage aller: Was willst du? Einen Tee? Und Gelächter der Kellnerin. Ich weiß nicht, in welche Läden der geht, aber ich würde auf jeden Fall mal irgendwie meine Kriterien überprüfen für Etablissements, in denen ich rumhängen will, weil ich bin immer wieder begeistert davon, wie sich Leute auf irgendwie so Kleinigkeiten aufhängen können und dann so eine fette Analyse raushauen, was bei den Leuten da drüben wohl in ihrer Kindheit schiefgelaufen ist und was wir als System ein Problem haben, anstatt sich aber hinzusetzen und zu sagen, hey, vielleicht habe ich irgendwie die Situation falsch verstanden. Vielleicht gibt es da doch einfach nur keine böse Message dahinter, sondern einfach nur Missverständnis, und es ist schon okay. So, ja, der blanke Hohn an der ganzen Sache ist, dass der sich beschwert, der tut da ja gar keine Arbeit, aber die Person, die am Arbeiten ist, was passiert der denn vielleicht die ganze Zeit? Ja, dass sie den Tofu-Burger bei irgendeinem Typen hinstellt und dann steht er direkt auf und packt dem am Schlawittchen oder so. Ja, also, ich glaube, der ist weniger getriggert, als wenn ich mir ein dickes Steak bestellen würde und mir wird dann ein Tofu-Burger hingestellt würden. Ich glaube, keine Ahnung, ich würde nicht aggressiv reagieren, aber passiv-aggressiv zumindest. Das Problem, ja, dass der Autor sieht, das vor allem. Das ist schwierig als Kellner, so ein Job. Ja, also wirklich, habe ich Respekt vor, wenn man sich das alles, wenn man das immer gut navigiert. Ja. Das Fazit des Autors ist halt leider, ich finde die Vorstellung gefährlich, dass durch so nichtig wirkende Fehler wie falsch serviertes Essen Klischees reproduziert werden, die Druck auf junge Menschen ausüben. Ja, genau das meine ich. Weißt du, erstmal so eine gesamtgesellschaftliche Analyse machen auf Basis von einem Tofu-Burger, weißt du? So, aber nicht verstehen, dass halt man Leuten nicht irgendwie bösen Willen unterstellen sollte, wenn es einfach. Der Burger ist rund, der Burger ist rund, ist doch klar, dass das irgendwie vergleichbar ist. Na klar, ja. Weißt du, ja. So, wenn dich ein Tofu-Burger triggert, dann hast du größere Probleme als diesen Tofu-Burger oder die Bedienung. Also, ich meine, komm schon, Mann. Uff. Und jetzt, nachdem wir das mit dem Essen hatten, kommen wir jetzt zum Fahrradfahren. Diesmal von Wise. Wie Radfahrerinnen im Verkehr sexuell belästigt werden. Als ich näher an sie heranfuhr, sagte einer etwas wie, na, Baby, und versuchte mir zwischen die Beine zu greifen. Ja, ich nehme an, du fährst in Berlin Rad, Lana. Ich weiß es nicht, aber ja. Mein schwarzer Mantel flattert hinter mir im Fahrtwind wie das Cape einer Superheldin. Als ich an einem kalten Abend. Moment mal kurz, das merkt so an, wenn es wie nah ist, ist die an die rangefahren. Also. Ja, ich frage mich auch, wie das überhaupt, aber. Wenn man Berliner Verhältnisse kennt, dann ist es eher so: Ring, Ring und Bäm, und dann wird man vom Fahrrad getroffen, muss ich noch einen dummen Spruch anhören. Kein Mitleid für Fahrradfahrer in Berlin. Die haben alle einen Schuss weg, in meiner Meinung. Ich distanziere mich. Mein schwarzer Mantel flatterte hinter mir im Fahrtwind wie das Cape einer Superheldin, als ich an einem kalten Abend im Mai mit einem Mietfahrrad nach Hause fahre. Die drei Männer, die ich bereits aus der Ferne sehe, beachte ich deswegen kaum. Doch als ich an ihnen vorbeifahre, pfeift einer und ruft, hey, du Geile. Ich radle weiter und zeige ihnen den Mittelfinger, ohne mich selbst umzudrehen. Die Männer grölen. Ja, okay. Und das passiert dir ständig, oder was? Wird man als Radfahrerin öfter gecatcalled, weil man eher weiterfährt, als um abzusteigen, um einen Streit anzufangen, frage ich meine Follower und Followerinnen. Und tatsächlich melden sich im Laufe der Nacht noch 5 Frauen. Eine Freundin schreibt, ein Mann habe ihr hinterhergerufen, er wäre gern ihr Fahrradsattel. Andere berichten von Pfiffen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass die Rebecca Baden, welche den Text hier verfasst hat, auch weitere Texte bei Vice verfasst hat. Unter anderem einen in der Rubrik Menstruation mit dem Titel In einem Zyklus-Workshop habe ich gelernt, wie politisch meine Periode ist. Ja, Zitat, eine Frau, die ihren Körper kennt, ist eine kraftvolle Frau. Zitat Ende, sagt die Kursleiterin. Ist doch toll, weißt du, so fucking Menstruation-Workshop, Mann. So, uff, Mann, nee. Und sie selbst hier ist auch als Feministin und Antirassistin bei Vice bekannt. Also das ist doch irgendwie schon recht klar, dass das dann so Standard-Feminismus-Zeug ist, oder? Und natürlich kann man ihr nicht zumuten, dass sie auf dem Alexanderplatz irgendwie versucht, die Leute zu identifizieren, die sie belästigen und sie einer Strafe zuzuführen, wenn jemand Ficky Ficky und Lecky Lecky hinterher ruft. Ja, das meine ich. Also sie ist ja zuerst, identifiziert sich jetzt als Antirassistin, weißt du? Das heißt, so, da wird jetzt nicht irgendwie ein Schwarzer da der Täter sein, den sie da an den Pranger stellt, weil das wäre von ihrer Position auch dann rassistisch. Das ist eigentlich auch scheißegal. Also wenn sie belästigt wird und es ist strafbar, dann soll sie ihn anzeigen. Aber halt zu sagen, die Gesellschaft muss das für mich regeln, ist gelinde gesagt kindisch. Ja, klar. Ja. Die Lana. Die Männer müssen sich ändern. Ja, hier haben wir eine wunderbare Studie von McKinsey. Ja, McKinsey ist ja eine sehr große Unternehmensberatung und die machen vor allem auch sehr viel Policy-Beratung bei Regierungsinstitutionen. Und die haben im Endeffekt mal eine Studie gemacht, wie sich die Arbeitswelt verändern wird durch Automatisierung in den nächsten Jahrzehnten und haben halt auch explizit geguckt, wie es aussieht, wer stärker benachteiligt wird, werden stärker Männer benachteiligt oder stärker Frauen benachteiligt. Und man kann es kaum glauben, sie sind tatsächlich nicht zum Schluss gekommen, dass Frauen mehr betroffen sind wie bei allem anderen, sondern Frauen werden wahrscheinlich bessere Karten haben, durch diese ganze Automatisierungsperiode zu kommen. einfach durch die unterschiedlich gelagerten Skill-Levels, die halt Frauen gegenüber Männern besitzen. Achtung, da schrammen die hart an dem James D'Amore vorbei. Der ist ja für ähnliche Sachen von Google gefeuert worden. Aber das ist im Endeffekt die Quintessenz dieser ganzen Studie und halt das übliche Trala mit Automatisierung, was überall hochgepusht wird. Nur eben hier nochmal von zwischen Frauen und Männern unterschieden, aber nicht das dritte Geschlecht und weitere Geschlechter mit einbezogen. Also gibt es noch Luft nach oben bei McKinsey? Ja. Ja, wer ein Interesse daran hat, wie gesagt, also die üblichen Automatisierungs-Talking Points, die man kennt, und nur das Ganze halt noch mit Frauen. Ja. McKinsey. Woman not most affected. Imagine my shock. Ja, trotzdem kann man sich bald darauf einstellen, dass wahrscheinlich aus den Ministerien, Wirtschaftsministerium und andere, die ja sowieso immer von McKinsey beraten werden auch, ja, dass da gewisse Programme aufgelegt werden. Obwohl Frauen nicht betroffen sind, müssen sie trotzdem weiter gefördert werden, weil sie sind ja weiterhin betroffen. Ist ja nicht so, dass sie nicht betroffen werden. Werden auch gefördert, wenn sie nicht da sind. Also mir die EZB sucht zum Beispiel nach Frauen für den Vorstand und für hohe Posten und so, finden aber keine. Und das ist ja dann schon ein bisschen komisch, wenn die alle so gut ausgebildet und so arbeitswillig sind. Ne? Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Das sind ja gute Stellen, denke ich mal, wo man gutes Geld verdienen kann. Aber ist nicht zu finden. Ja, jetzt haben sie die Bewerbungsfrist, deswegen habe ich sie ja verlängert. Aber ich glaube, wenn man da Mann ist, braucht man das auch gar nicht erst versuchen oder so. Dann haben sie sicher genug Bewerbungen. Ja, wisst ihr Bescheid. Schicke ich meine Frau hin. Ja, mach das. Nur, wenn sie rechnen kann. Ja, das kann sie. Studiert. Ja, und hier geht es um die... Darf ich noch kurz was sagen? Ich war gemutet. Es geht ganz konkret um Top-Level-Jobs. Es geht jetzt nicht um allgemeine Jobs, sondern es geht einerseits um Aufsichtsratspositionen und andererseits geht es um Lenkungsgremien, wo die Deutsche Bundesbank und die Europäische Zentralbank zu den respektiven Zentralbanken halt irgendwelche Leute entschicken muss. Ja, und da müssen halt von 25 Leuten, die in diesem Gremium sind, mindestens 10 Frauen sein. Und das ist die Problematik. Ja, sie haben keine. Das ist echt genug da jedenfalls. Ja, hier geht es um die identitäre Bewegung. Und darum, dass es da einen Versuch gegeben hat, innerhalb der identitären Bewegung Frauen unter sich Grüppchen zu bauen. Zum Beispiel von dieser 120 Dezibel-Geschichte wollten sie wohl was drauf stricken. Und da hat man sich wohl dagegen gestemmt, oder zumindest unser ehemaliger Gast, der Herr Daniel Fies, dem wird es vorgeworfen, dass er sich da dagegen ausgesprochen hätte. Und Das ist aber ein bekannter Name. Wo habe ich den schon mal gehört? Daniel Fies. Bundestag oder so? Ja, also der war hier schon mal zu Gast bei uns beim Weltraumaffen. Also wir hatten ihn schon mal interviewt und außerdem arbeitet er irgendwie für die Bundestagsfraktion von der AfD. Ja, das hatten wir ja auch mal gesagt, aber auf jeden Fall. Ja, also ich habe mir halt auch dieses Video angeguckt, wo hier die Dame, die ich auch schon mal getroffen habe, nämlich die war nämlich auch im Bundestag bei dieser AfD-Veranstaltung, bei der Ewe und ich waren. Da lief die auch rum. Und, stimmt. Und ich hatte mich schon gewundert, dass die, weil ich hatte mal geguckt, der YouTube-Kanal von der ist noch relativ klein, aber hatte schon mehr Abos als wir. Und ich hatte schon so ein bisschen vermutet, dass das vielleicht irgendwie gekaufte Abos oder so. Ich meine, man weiß es nicht, wenn das so ist, aber in dieser Unterhaltung, da hieß es auf jeden Fall, also sie wurde dafür kritisiert, dass von ihr zu wenig kommen würde, dass man sie zu sehr gehypt hätte und so. Und ja, sie hat sich halt darüber aufgeregt, dass die Frauen dann nur irgendwie Flyer verteilen dürfen oder so angeblich. Und was ich vor allen Dingen enorm fand, ist diese Denke irgendwie, dass wenn du jetzt nicht explizit eine Frauengruppe nur für Frauen gründen darfst, dann bedeutet das quasi im Umkehrschluss, dass die Partei, die Bewegung, keine Ahnung, wo du auch immer bist, ein Männerclub ist. Das ist so eine Denke, die halt bei diesen FDP-Themen und so und damals in der Piratenpartei und überall in allen möglichen Punkten mir schon begegnet ist. Was scheinbar bei den Frauen irgendwie im politischen sehr weit verbreitete Annahme ist, so dass sie das wirklich so erleben, so nach dem Motto, ja, wenn ich hier nicht mein eigenes Ding machen darf, irgendwie mich hier nur einmauern darf mit meinen Kolleginnen, dann ist das ja ein Männerclub, so wo ich hier bin oder so. Also ganz merkwürdig. Also es sticht richtig heraus, es begegnet mir immer wieder. Ja, ein bisschen übertrieben. Das ist da Gynozentrismus. Hm. Das Matriarchat. Ja, noch was zum Matriarchat. Diese Dame hier, die hatten wir ja auch schon mal. Also ein Tweet von ihr, die hatte ja sich aus der FDP verabschiedet, nachdem diese Zielvereinbarung, die manche Leute Quote nennen, in der FDP da angenommen worden sind und hat jetzt hier diese Woche festgestellt, dass sie von Christian Lindner blockiert ist. Und sie schreibt hier, ich habe mich ja gefragt, wann ich mal auf einen Account stoße, der mich blockiert hat. Oft davon gelesen, aber irgendwie bisher nie passiert. Hätte jetzt echt nicht damit gerechnet, dass die Person dann der Vorsitzende der ehemaligen Partei ist. Zu viel gegen Quoten gewettert. Ja. Hast du die weitere Geschichte verfolgt? Worauf willst du? Auf jeden Fall bei Instagram. Also er hat sie wieder entblockt. Okay. Ne? Ach so, steht hier auch. Ah, hier ist es. Zwei Stunden später. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Maus geholt. Schön, oder? Ja, genau. Team Lindner. Vor allen Dingen, also, ich habe ja sowieso schon darüber gemutmaßt, dass hier diese Feministen sind, die dabei Herrn Lindner den Social Media Account managen. Da haben mir zwar diverse Leute gesagt, nee, das wäre ja vollkommen unmöglich. Das wüsste natürlich derjenige, dem das gehört, wer da geblockt wird, und das würden die ja nie im Leben würden die das ja irgendwie einfach so machen oder so, aber natürlich machen die das einfach so, also die halten doch da nicht Rücksprache wegen jedem Hinz und Kunst, den sie da irgendwie wegblocken, und vor allen Dingen, das merkt er ja sowieso nicht, also ne, das hat er wahrscheinlich schlecht ausgesehen und dann hat man das wieder rückgängig gemacht, also. Ja, ne, das ist schon Unding, wenn jemand anders blockt, ne? Und sowas wie Blocklisten rumreichen oder sowas oder Tools für Blocklisten aufstellen und da irgendwie Leute reinpacken, das ist wieder cool. Ja, das hier ist nichts Besonderes. Es geht aber nur um die GEW, das ist die Gewerkschaft der Lehrer sozusagen, Erziehung und Wissen oder Wissenschaft. Und die haben hier so einen Fragebogen, ja, wo im Prinzip die Frauen so eine Checkliste ausfüllen sollen. Also, und ich habe mich da gefragt, wie das denn wohl ist, wenn man jetzt mit mehreren irgendwie ein Anliegen hat. Und hat dann so einen Gewerkschaftstypen dabei oder eine Gewerkschaftstypin. Und dann packt die plötzlich die Gender-Checkliste aus und dann wird das ganze Verfahren da irgendwie in zwei Seiten aufgeteilt oder so. Und das, also ich hatte einfach den Gedanken dabei, dass das doch die eigentliche Schlagkraft sozusagen schwächt der gewerkschaftlichen Arbeit, dass sie da so ja so entzweiend zwischenhauen, ne? Und das zieht sich auf der Seite auch so ein bisschen durch, ne? Ist mir aufgefallen, da ist eine Frau, die arbeitet da offensichtlich und schreibt die ganzen Texte und beruft sich auf die alten Sachen, diese Definition von dem Voss mit den Geschlechtern und so weiter, das ist alles irgendwie so eine, wie soll man sagen, so ein durchgehendes Spektrum wäre oder sowas. Und ja, da wird eben, wie gesagt, auf diese Gendergeschichte so genau eingegangen, dass ich glaube, dass das irgendwie doch kontraproduktiv sein muss. Ich frage mich wirklich, so ein bisschen, warum sich die Männer in dieser Gewerkschaft so ziehen. Das ist doch eigentlich eine Frechheit. Ja. Es kommt noch hinzu, dass sie Grundschullehrerinnen, dass sie zum großen Teil Lehrerinnen sind, Gehalt fordern wie Gymnasiallehrer, Lehrerinnen. Und das finde ich doch ein bisschen komisch, weil ich glaube, dass irgendwie so ein Gymnasiallehrer da nicht nur ein bisschen schwieriger hat mit den Schülern, weil die eben schon denken können ein bisschen mehr, sondern auch, dass sie ja mehr wissen müssen, weil sie mehr Wissen vermitteln müssen und höherklassig ist und so. ich finde das eine Unverschämtheit. Und dann sind da natürlich auch ein paar Männer dabei, die das mit bestreiten. Aber ich verstehe wirklich nicht, warum sich die Leute in der Gewerkschaft das so gefallen lassen. Finde ich. Also ist keine wirkliche News oder so. Aber wer mal Lust hat, irgendwie sich ein bisschen zu ekeln, der guckt bei der GEW auf der Webseite unter Frauenarbeit unter Genderzeug. Ja, da muss man natürlich sagen, kommt ja diese Geschichte mit den Kindern auch wieder da rein. Da wird dann eben diese ganze Kinderarbeit diese ganze Frühsexualisierungsgeschichte da im Prinzip auch gut geredet und so. Und das finde ich alles ganz schön fragwürdig. Also, wie gesagt, wer sich mal gruseln möchte, die Website der GEW. Ja, wir haben da auch in der Vergangenheit uns schon ganze Broschüren von denen angeguckt und so. Mhm. Also, ja. Ja, das Mittagsmagazin hat hier so einen Tweet rausgehauen. Profifußballerinnen verdienen immer noch deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Wovor haben die alten weißen Männer Angst? Fragt ARD-Reporterin Dingsbums und fordert, dass der DFB sich grundlegend ändern muss. Ja, und in diesem Video, was dazugehört, da geht es eigentlich gar nicht um das Verdienen, das unterschiedliche Verdienen. Es geht eigentlich mehr darum, dass da zu wenig Leute in diesem Vorstand vom DFB sitzen, also zu wenig Frauen. Es ist halt eine Frau in dem direkten Vorstand drin. Und ich habe mir das dann mal angeguckt. Im Prinzip ist es aber so, dass dieser Vorstand sowieso aus diesem Präsidium besteht, was halt nicht so viele Leute sind. Da ist halt die eine Frau dabei. Und dann gibt es noch einen ganz großen Anteil, einfach die so entsandte Personen von diesen ganzen Untergliederungen. Also da ist dann Deutschland irgendwie viermal unterteilt und da gibt es dann Leute, die dann von diesen Regionen da drin sind und dann gibt es in diesen Regionen nochmal Bundesländerebene, nochmal einzelne Verbände, wo dann da jeweils eine Person irgendwie drin ist. Ja, und wie sie halt selber sagen in diesem Beitrag auch, hat dieser DFB wohl angeblich, also das habe ich jetzt nicht geprüft, 7 Millionen Mitglieder, von denen 1 Million Frauen sind, also irgendwie so 14% sind das dann, was halt auch nicht gerade sehr viel ist. Ne? Das ist jetzt nicht nichts, aber also so wie dieser Vorstand aufgebaut ist, würde man halt auch nicht erwarten, dass da jetzt besonders viele Frauen hochkommen, weil in diesen jeweiligen Gliederungen sind es natürlich auch kein hoher Anteil. Und ja, und außerdem, ich meine, was machen die da schon? Das wird wahrscheinlich ehrenamtlich sein, bei so einem Verein da irgendwie im Vorstand zu sein. Und keine Ahnung, also ob das alles so wichtig ist, aber ja, es wird natürlich drauf rumgeritten, dass sie quasi nur davon reden, dass es Fußball gibt und das ist halt das, was Männer machen, das ist Fußball und das, was die Frauen machen, ist Frauenfußball. Und ja, aber so in der Gesamtheit, ne, da irgendwie ein Video, so ein spöttisches zu machen im Morgenmagazin. Ja, und dann geht es natürlich das Magazin und im Tagesthemen nochmal mit demselben Tenor, ja, und derselben der schwachsinnigen Spruch, Aussage. Der Spruch ist natürlich das mit dem die alten weißen Männer. Wovor haben sie Angst? Weil es halt wieder durch, dass sie das eben nicht aufklären, ein bisschen ansatzweise, wo denn der Grund dafür liegen könnte oder sowas. Das sieht sie ja überhaupt nicht. Weil es ist natürlich wieder komplett so. Das ist doch ein Problem. Ja. Die gucken da halt drauf und sehen dann so wieder, das ist alles Unterdrückung. So, ne? Also, ja, genau. Es ist einfach, sie ist halt sehr, deswegen habe ich auch die, so finde ich halt. Ja, habe ich auch dieses Ding hier genommen von Tagesthemen, die dann da noch einen draufsetzen und schreiben, wenn noch Zweifel daran haben sollte, dass sich etwas ändern. Etwas, ändert doch mal etwas. Ja, etwas ja, ändern sollte. Sollte mal die Kommentare der Männer zu diesem Video lesen. Unglaublich. Ja, Frechheit, wirklich. Das glaubt der gute Mann nicht. Und dann können wir zu dem guten Mann, der das hier wahrscheinlich geschrieben hat, noch was sagen. Denn wie hier im Hintergrund zu lesen ist, diese Woche twittert hier der Sepp Ettmeier auf dem Account. Ja, der Sepp Ettmeier. Mit dem hatten wir auch schon mal Kontakt. Und ich habe mir, nachdem ich mich mit ihm unterhalten habe und nach der Interaktion von unserer Gruppe mit ihm und was daraus am Ende als Artikel geworden ist, habe ich mir ein Buch über Psychopathie geholt, weil ich mir dachte, ich will solche Menschen besser verstehen. Nicht, dass er jetzt so einer ist, aber es hat mich inspiriert, nachdem ich mit ihm eine Interaktion hatte, mich mit der dunklen Triade besser auseinanderzusetzen, damit ich nicht übergangen werde. Also, weil ich mich sehr benutzt gefühlt haben, ja, von diesem Herrn. Genau, sagen wir nochmal, was passiert ist. Also es war so, dass er so einen Tweet rausgehauen hatte mit der Anita Sarkeesian drauf und irgendwelchen Krempel über GEMA geredet hat, sich daraufhin natürlich die Leute aufgeregt haben. er dann irgendwie mit Leuten reden wollte, die ihm alle gesagt haben, wir können aber nicht irgendwie tagsüber mit dir reden, so erst abends. Er dann irgendwie gemeint hat, so von wegen, alle haben mich angekotzt, aber jetzt will keiner reden. Obwohl die Leute schon mit ihm reden wollten, weil eben nicht sofort irgendwie um 13 Uhr mittags oder so. Vollidiot. Ja, und dann. Nicht abends, wenn er die Lampe hat, ne? Und dann haben ja diverse Leute mit ihm telefoniert. Ich habe ihm nur was per Text geschrieben gehabt, weil ich ja keinen Bock drauf hatte irgendwie. Und dann hat er sich ja bei jedem da so einen Brocken rausgepickt. Noch schön irgendwie die Sachen, die Sinn gemacht haben, so auch verarbeitet in seinem Artikel. Aber so, dass man nicht gemerkt hat, dass das von wem anders kam, sondern dass das so ausgesehen hat, als wären das seine eigenen Gedanken. Weil der Mann nämlich keinen Plan hat von Computerspielen und so ein Kram, dann musste sich dann von dem, was andere Leute ihm gesagt haben, dann zusammennehmen. Und natürlich alles eingearbeitet in den Krempel, den er halt sowieso von vornherein erzählen wollte, was auch niemanden überrascht hat. Also, ja. Und dann so drei Bruchstücke, so, dass es halt eben gerade für Leute, die sich halt nicht damit auskennen, dann ein völlig verzerrtes Bild ergeben hat. Und nur einen Schluss irgendwie zugelassen hat, nämlich den er halt haben wollte. Also, absoluter Schund. Und sich darüber aufregen, dass er zu wenig Zeit hat. Und dann aber ne, genau das rauspicken, so was man unmöglich daraus hätte machen können, aber er wollte es halt machen und deswegen hat er es auch hingekriegt. Und danach ist er feiern gegangen bei Twitter mit uns bekannten Leuten hier, mit Kogel und so, ne, mit Anti-Gamer-Gate-Heinis aus Deutschland. Und das hat auch niemanden mehr gewundert. Ja. Das ist echt ein Top-Journalist, Super-Journalist. Also wenn der euch mal irgendwie fragt, mit dem irgendwie ein Statement zu geben, ja, und so, lasst es planen. Arbeitet mit dem Typen nicht zusammen, das ist ein Honk. Ja. Also. Der Kinas oder wen meinst du jetzt? Der Sepp Meier. Den Erbmeier. Der Typ, der hier, dem der Account gehört. Den du genau. Im Moment, ja. Wobei ich halt auch finde, warum machen die das nicht einfach beim DFB? Die nehmen das gesamte Budget, teilen es durch zwei und geben das eine denen und das andere denen. Also jetzt, es geht ja um diese Prämienzahlung. 350.000 Euro für Männer, wenn sie die WM gewinnen, und 75.000 für Frauen, wenn sie die WM gewinnen. Also für jeden in der Mannschaft so viel Geld. Und da Leute, die in der Männernationalmannschaft spielen, dazu tendieren, sowieso schon Geld wie Heu zu verdienen. Warum soll man dann hier nicht symbolisch, also ja, verstehe ich nicht ganz. Könnte man eigentlich machen. Könnte man also machen, ja, aber ich sag's mal ganz ehrlich, also im Prinzip sind diese ganzen, also ich weiß schon, warum ich eigentlich diesen, also ich gucke ja auch ein bisschen Fußball, ich bin jetzt nicht der super Typ, aber bei mir ist es eigentlich fast umgekehrt zu den meisten Leuten. Ich gucke eigentlich nur den Clubkram und dieser Internationalkram ist mir eher egal, bei den meisten Leuten ist es eher umgekehrt, weil im Prinzip ist das auch nur ein Schaulaufen und nur ein Ehrenamt eigentlich, diese komischen Nationalmannschaften. Ja, ich weiß, dass der DFB mit dem Männerfußball 38 Millionen, glaube ich, verdient und für den Frauenfußball 2,5 Millionen schon bezahlt. Okay. Also die machen schon miese damit. Ne? Vielleicht war es mit den Prämien deswegen auch nicht so richtig zu rechtfertigen. Ja, aber wenn du guckst, die FIFA hat sich gerade gefeiert für Milliardengewinne. Und hat den Infantino wieder das ist eh alles dreckig. Ist auch nochmal was anderes. Ja klar, das ist super dreckig, ist auch klar. Also ich verstehe vor allen Dingen gar nicht. Da gab es ja auch eine Zeit lang mal so eine Bewegung, auch so ein bisschen GEMA-Gate-mäßig. Da hat mir auch mal drüber berichtet. Also dass die Journalisten alle so ein, plötzlich so ein, ja, das muss ja moralisch sein und wir decken das jetzt alles auf, was da passiert und es muss alles total ernst sein und so Sportkram und so, ne? Das ist ja so eine gesellschaftliche Institution, wo ich mich da auch immer nur kaputt lache und mir denke, ja, die Leute wollen da so ein bisschen Kickerei irgendwie haben und so ein bisschen niedrige Instinkte von wegen mein Team und deren Team und so ein Zeug. Ne? Das ist der Grund, warum sich die Leute dafür interessieren und nicht wegen politischen feingeistigen, keine Ahnung, wie was Blödsinn, den irgendwelche Journalisten dann da rein projizieren. Ja, das ist noch was, das habe ich gefunden. Ich zoome gleich in den Artikel. Ich fand nur schon mal die Kommentare, die so ein bisschen andeuten, in welche Richtung es hier in diesem Artikel geht, wo dann diese Sachen fallen. Also das ist auf Spanisch. Ich schalte auch gleich die Übersetzung ein, aber das kann man auch ohne Übersetzung verstehen. Dios mio, Feminazi 100%. Pula Feminazi. Und ja, worum Femi ist... Femi Bolches finde ich gut. worum es in diesem Artikel dann hier geht. Machen wir mal die Übersetzung an. Es geht um Los Cojones. Google ist unser Freund, genau. Kinder müssen bei der Geburt kastriert werden. Ja. Sagt hier eine Dame, die, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Bezirksbürgermeisterin ist und gleichzeitig auch Lehrerin, und die soll das in der Klasse irgendwie gesagt haben, dass man die Jungen natürlich kastrieren sollte. Und ja, das war aber nicht alle irgendwie. Die hat irgendwie gemeint, in der Zukunft würde man das. In der Zukunft würde man das irgendwie herausfinden können, welche von denen irgendwie kastriert werden müssten. Und das wäre ja dann auch besser für die, weil dann brauchen sie sich ja hinterher mit geschlechtlichem Kram nicht rumärgern und so. Ja. Also. Wunderbare Idee. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Unwertes Leben. Also, ich finde das krass. Also, du hast es ja jetzt auch so ein bisschen mit einem Lachen in der Stimme dargestellt, aber diese Frau sagt halt wirklich, man sollte die vor der Pubertät die Leute kastrieren, die Männer, damit sie halt gar nicht erst diese bedrohliche, tiefe Stimme entwickeln, damit sie halt keinen Sexualtrieb haben. Das würde ihnen ja auch nicht fehlen, weil die kennen das ja gar nicht. Und man müsste dann halt sehen, dass man einen gewissen Nukleus der Männlichkeit erhält in tiefen Bergwerken. Hier dann mal eine Frage, die ich an die Frau dann hätte. Könnte man das dann auch mit Frauen machen? Nee, warum denn? Frauen sind ja ungefährlich. Das ja, aber gemacht, damit die Frauen in Frieden leben können. OPEX. Wenn diese Frau ist mir gefährlich, kann ich nicht daraus dann sagen, weißt du was, es wäre besser, wenn wir präventiv Frauen schon irgendwie sterilisieren würden, weil oder einfach gleich Lobotomie, weißt du, das ist doch super. Ja, aber du weißt doch, dass Männer Gewalttätigen sind, die Schlechten, die alten weißen Männer, die den Planeten zu Schanden geritten haben und so. Außerdem kannst du Bullshit nicht mit Bullshit bekämpfen. Ja, ja. Genau. Ja, ich weiß. Den Mann in sich töten. Ein umstrittenes Plakat bei der Kalkbreite-Siedlung erhitzt die Gemüter. Genau, das ist jetzt im Zuge von diesem Frauenstreik in der Schweiz, da hatten wir letzte Woche schon drüber geredet. Da wurde jetzt hier, also diese Siedlung, das ist so eine Genossenschaftssiedlung, und da haben die halt so ein Transparent ausgebreitet, wo drauf steht, den Mann in sich töten. Und das hat da für sehr viel Diskussionen gesorgt, weil das auch noch auf einen Spielplatz gerichtet ist, dieses Transparent gewesen ist, also wo halt eben natürlich auch Jungen und auch Väter sich aufhalten, und ja, natürlich, das ist Hassrede, würde ich mal sagen. Also, ja, ich weiß gar nicht, was man, ja, ich habe das so ein bisschen mit Lachen irgendwie gesagt, weil, was soll man dazu sagen? Ich meine, das ist ja schon fast. Ist ja nur übertragen im Sinne gemeint, ne? Naja. Das ja, aber der Gauland wollte auch nur im übertragenen Sinne die Frau Merkel jagen und so. Das ist ja immer diese Doppelmoral. Ist es okay, wenn wir es machen? Ja, und hier unten steht dann halt auch noch, dass auf Twitter irgendwelche Leute dann schreiben, so eine Woche nach Veröffentlichung der Amnesty-Studie, die bestätigt, dass die Hälfte der Frauen weltweit sexuell belästigt worden. Da soll man den Mann auf jeden Fall killen. Was ist denn das schon wieder für eine Studie? Ja, mit Sicherheit. Die Hälfte aller Frauen weltweit. Ja, da hast du wahrscheinlich diese ganzen Gecatcallten alle mit dabei. Ja. Okay. Und über Gewalt und sexuelle Belästigung macht man sich auch nicht richtig den Kopf. Das ist zum Beispiel, was mit Menschen passiert, was mit Männern passiert, die als Kinder vergewaltigt werden, dass die oftmals groß werden, um dann selber sexuelle Gewalt auszuüben. Die Verbindung, die kann man nämlich auch nicht erwähnen, so dass das dann oftmals auch in der Kindheit schon anfängt, dass jemand Unrecht getan worden ist und dann auszieht, um Unrecht über die Welt zu bringen. So, darüber kann man sich auch nicht unterhalten. So, das dann also wieder Kutschera-News. Das ist dann verboten. Ideologisch von den 68ern von, weißt du, so sei frei und lass dich nicht hemmen von der Gesellschaft, zu lass dich von der Gesellschaft jetzt hemmen, wenn du ein Mann bist, los. So, cool. Toll, super. Dann züchtest du dir eine neue Generation an Leuten ran, die halt so, die ihre Männlichkeit in sich getötet haben oder es meinen gemacht zu haben, weil sie ja dann eine Anleitung bekommen, so eine feministische, aber sie funktioniert natürlich nicht, und dann ist man halt irgendwo am Arsch. So, toll, ist klasse. Just hier, problematic, it's an unethical tool of oppression. Hier, du hast die Überschrift falsch gelesen. Da steht, ich verdiene einen Helikopter Freeride. The moral problem is that dodgeball encourages students to aggressively single others out for dominance and to enjoy that dominance as a victory. Okay, Joe. Okay. The moral problem is that sports encourage students to aggressively. Und zwar findet gerade in Kanada ein Kongress statt, wo sich die Ober-SJWs treffen und quasi bestimmte Sachen anhand von bestimmten Beispielen bereden und wie Dodgeball isn't just problematic, it's an unethical tool of oppression. Ja, es geht im Endeffekt darum, dass sogar eine Sportart wie Dodgeball von denen als Beispiel benutzt wird, wie man quasi auch dort gewisse Strukturen erkennen kann, die schon wissenschaftlich in Anführungszeichen belegt wurden von anderen Wissenschaftlern. Und ja, die tauschen sich halt auf diesem Kongress aus, wie die Frameworks erarbeiten können, um solche, ja, solche Muster direkt zu erkennen. Und wie gesagt, Dodgeball hier nur als Beispiel für eine obskure Sportart, sogar diese Sportart, sogar in so einer Sportart kann man das erkennen, sagen die Leute selber. Die sagen selber, dass das ein obskures Beispiel ist, deswegen haben sie es gewählt. Und wie gesagt, das ist Teil einer Serie. Diese Webseite, die hat da wohl jemanden auf diesen Kongress geschickt, der sich das alles mal anhört. Und da werden wir uns bestimmt noch ein paar andere Artikel angucken, weil das ist teilweise schon sehr lustig. Also verstehe ich das richtig, Price. Dodgeball hat ein Problem. Dodgeball muss erwachsen werden. Dodgeball-Spieler sind nicht eure Zielgruppe. Okay, cool. Nee, die Dodgeball-Spieler sind ja eher die Opfer auch. Aber eigentlich auch die Täter. Aber eigentlich ist ja die Gesellschaft der Täter an den Dodgeball-Spielern, weil sie ihnen das Dodgeball-Spielen ermöglicht hat. Fette SJWs, die zu faul sind, ihre Ärsche zu bewegen, das ist das Problem. Nicht Dodgeball. Dodgeball ist Spaß. Ich beleidige die Forscher direkt selber. Scientific Method. Es wird Zeit, wieder die Uhr zurückzusetzen. Resetto Clocko. Ja. Wer hätte es gedacht? Mal wieder ist ein Anti-Gamergater, Male-Feminist, technologischer Journalist, der das übliche Virtual Signaling betreibt, im Gefängnis gelandet. Was ist hier im Endeffekt konkret passiert? Der Herr, der hat über mehrere Wochen entlang über eine gewisse Sex-Meetup-Partner-App Kontakt gehabt mit einer Mutter. Diese Mutter hat ihm gesagt, so, ja, ich habe eine 9-Jährige und ein 7-Jähriges und ich bin der Meinung, die könnten vielleicht mal so ein bisschen so ein bisschen Erfahrung vertragen, ja, du könntest denen ja so ein bisschen was beibringen. Und dann haben die über mehrere Wochen lang mehr oder weniger offen darüber gesprochen, über WhatsApp und über diese andere App da und dann im Endeffekt ist es darauf hinausgekommen, dass nichts konkret dabei passiert ist, also der Herr konnte seine Handlung nicht vollziehen. Warum? Weil die ganze Sache eine Sting-Operation vom FBI war. Also das FBI hat quasi den Typen quasi die ganze Zeit an der Angel gehabt und hat halt geguckt, beißt er zu oder beißt er nicht zu, und wo die genug Beweismaterial gegen ihn hatten, dass er auf jeden Fall verurteilt werden kann, haben sie einfach gesagt, so, ja, hier, ne, übrigens, Nee, tut mir leid, aber du wirst nicht dazu kommen, meine 7-jährige Tochter zu vergewaltigen, weil ich bin beim FBI. So, ja. Über so eine Person reden wir hier und das ist halt ein Journalist, der hochgelobt wurde natürlich auch wieder und wie gesagt, Anti-Gamer-Gator und stolz darauf. Jetzt im Nachhinein, wenn man sich den, der hat, was besonders pervers ist, ist, dass dieser Herr, der hat quasi mit diesem pädophilen Stigmata kokettiert, ja, er hat sich selber Mr. Pizza genannt, in Anlehnung an diese Codes, die Pädophile benutzen, und hat halt auch immer wieder pädophilen Codewörter benutzt, in Anführungszeichen als Joke, in Anführungszeichen, ja, aber, ja, manchmal halt hat er sie auch benutzt und es war nicht in einem jokingly Kontext, ganz offen auf Twitter in seinen Postings, also wirklich eine sehr ekelhafte Person und, Für Ars Technica hat er geschrieben. Ars Technica ist jetzt ja an sich eine Webseite, die ganz okay ist. Der Herr, der soll jetzt erstmal lange im Gefängnis schmoren und ich wünsche dem nicht das, was ihm da im Gefängnis widerfahren wird. Die einzigste Webseite, die ganz okay ist, ist weltraumaffen.com. So. Und außerdem Ars Technica ist in ganz und gar keiner Weise okay. Das war eine der härtesten Bastionen der Gamergate-Opposition. Ja, was Technik-Meldung? Nee, es gibt Dinge, die verzeih ich Leuten nicht. Ja, okay, die haben von mir keinen Klick mehr gesehen. Was jetzt von Social Media angeht. Ja, also ich sag's ja nur, Ars Technica gilt als Leitmedium. Ja, also nur ja. Methoden, die in Deutschland nicht erlaubt wären, ne? Da jemand so in die Falle locken und es gibt in Amerika die Möglichkeit, dass du halt schon für das Anbahnen der Kontakte in den Knast gehst. Ich weiß nicht, ob das bei uns möglich ist. Aber, da bin ich auch kein Spezialist, aber wie gesagt, da sind ein paar andere pikante Details und ein paar sehr unappetitliche Details, die habe ich euch jetzt einfach mal erspart. Aber hey, wenn der Peter dann im Knast landet und da halt keinen Sexual Partner findet, so, dann hat er auch eine Benachteiligung, so eine Disability, so eine Behinderung. Oder? Genau, so sieht's aus. Kommen wir zum nächsten Thema. No Sexual Partner, World Health Organization, to classify you as disabled now. Hier geht es im Endeffekt um einen neuen, es ist nicht ein Bericht, sondern es ist quasi so eine Richtlinie, aber so ein Guidebook, was die World Health Organization demnächst veröffentlichen will. Das ist noch nicht veröffentlicht, aber Leute, die das schon gesehen haben in Teilen, sagen im Endeffekt, dass im Endeffekt Personen, die über 12 Monate oder länger keinen Sex haben können oder keinen unprotected Sex haben können, weil sie halt eine Krankheit haben oder so, dass das halt als Disability auch gewertet werden kann. So, ich muss mal ein bisschen ausholen, weil das Ding hat einen sehr seltsamen Hintergrund. Und tatsächlich, tatsächlich bringt diese ganze Entscheidung alles total durcheinander. Im Endeffekt ging es ursprünglich mal um Männer und Frauen, die steril sind, ja, die nicht zeugungsfähig sind, warum auch immer, ob die Frau zeugungsunfähig ist oder der Mann zeugungsunfähig ist, was auch immer, die können sich ja quasi künstlich befruchten lassen. So. Allerdings ist da die Frage, okay, zahlt das die Krankenversicherung und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und da gibt es halt eine sehr große Kampagne in verschiedenen Ländern, dass das quasi von der Krankenversicherung bezahlt wird und halt anerkannt wird als Disability, dass man halt nicht zeugungsfähig ist. So. Diesen ganzen Prozess haben jetzt die üblichen Verdächtigen gehijackt quasi und haben gesagt, Moment mal, ihr könnt doch nicht nur da irgendwelche cis-heteronormativen Menschen einbeziehen, das muss für alle gelten. So, und deswegen, das muss halt auch für Schwule gelten, für Lesben, für alle. Ja, so, ja, und dementsprechend wurde dieses WHO-Framework jetzt angepasst und das hat im Endeffekt zur Folge, dass A, erstmal hier, dass es so weit ausgelegt werden kann, dass jeder, der seit 12 Monaten keinen Sex mehr hatte, quasi einen Behindertenschein beantragen kann. Und laut der WHO und die nationalen Gesetzgebungen, die nehmen ja diese Guidelines von der WHO teilweise ernst. Ja, okay. Das mit dem Sex und der Zeugungsunfähigkeit, das muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter erläutern, aber es kann so ausgelegt werden, dass es nicht nur um die Zeugungsfähigkeit geht, sondern auch um den Sex. Ja, dass dir quasi nicht zugemutet werden kann, dass du als homosexuelle Person halt Sex hast mit einer heterosexuellen Person, um ein Kind zu bekommen und du hast kein Recht auf Adoption und so weiter und so fort. Wie gesagt, das Thema, das ist extrem gehijackt worden. Eigentlich ging es nur um In-vitro-Fertilisation, ja, und jetzt ist es so umfassend, dass man sich jetzt noch die Endversion angucken muss, was da tatsächlich drin steht. Aber wie gesagt, Leute, die den Text schon gesehen haben, sagen quasi, das wird noch etwas kompliziert sein, vor allem, weil gewisse Programme, die es schon gibt in Europa und in Amerika, um solche Leute quasi daran teilhaben zu lassen, dass die halt dann auch nochmal überarbeitet werden müssen, sodass quasi nicht dass der ursprüngliche Gedanke war, Leute, die eine künstliche Befruchtung haben wollen, sollen bessere Rahmenkonditionen bekommen. Und jetzt ist es so, dass Leute, die genau darauf angewiesen sind, wahrscheinlich sogar schlechtere Rahmenkonditionen bekommen werden. Ja, zumindest werden sie warten müssen, bis die Richtlinien neu gestaltet werden. Also es ist schon ziemlich klar, ja, gut gemeint, schlecht umgesetzt. Ja. hier handelt es sich um eine interessante Studie, die in Schweden durchgeführt worden ist. Und zwar, ihr kennt doch alle wahrscheinlich den Film Idiocracy, bei dem die dummen Menschen sich so stark reproduzieren, dass die gesamte Gesellschaft verdummt und dann hat man eine billige Komödie, die das halt veräppelt und jemand wird eingefroren und ein paar hundert Jahre später wird er wieder aufgetaucht und plötzlich ist die gesamte Gesellschaft dumm wegen dysgenischen Effekten, also Dysgenik nennt man das. Und man hat sich hier in Schweden aufgemacht, sich das mal anzugucken, wie das denn ist mit IQ und mit der Reproduktionsrate. Und rausgekommen ist, Men with lower IQ have far fewer offspring, questioning the dysgenic deterioration of the population, at least for Sweden. Ich habe mich auch ein bisschen umgeguckt, also ich habe keine weiteren Daten gefunden für andere Länder. Das wäre da interessant, mal da generell einen Overview zu haben. Und leider ist der Artikel auch hinter einer Paywall. Ich meine, Sci-Hub gibt es natürlich, aber trotzdem, ich suche mal noch irgendwo nach einer Veröffentlichung, die eben die Daten richtig öffentlich gemacht hat. Also ich halte euch auf dem Laufenden. Idiocracy gebannt, zumindest in Schweden. Da habt ihr es. Und hier geht es um die Männer. Die Frauen hat keiner untersucht. Nein, nein, nein. Wir haben auch ein Wörtchen mitzureden bei der Kindesgeburt, habe ich gehört. Zum Teil, aber nicht immer. Naja, kommen wir zu einem sehr traurigen Fall. Noah Pothoven, das ist eine recht bekannte holländische Aktivistin gewesen, nenne ich es jetzt einfach mal. Die ist ein Vergewaltigungsopfer gewesen als Kind und hat sehr lange gegen halt Kindesmissbrauch und Vergewaltigung und so weiter ist sie vorgegangen. Und hat auch ein Buch geschrieben, ist ziemlich berühmt geworden. Ja, gut, hat also auch wieder Talking Points teilweise vertreten, die ich jetzt nicht so unterschreiben würde, auch wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber ja, das Mädel, das hat sich leider in seine Depression so reingefressen, dass sie sich mit 17 Jahren selber umgebracht hat. Und zwar auf die perfideste Methode, die ich mir vorstellen kann. Und zwar hat sie sich quasi staatlich euthanisieren lassen. Ja, Moment. Ich habe die Story auch gesehen und ich habe dazu dann auch noch gesehen gehabt, eine Richtigstellung, dass das Mädel lebt. Sie wollte sich umbringen lassen, aber es wurde ihr verboten. Also sie lebt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das da ich weiß jetzt nicht, wie der zeitliche Ablauf ist. Also ich meine, ich habe gesehen, dass sie gestorben ist. Ist verboten, weil sie 17 Jahre alt ist. Oder ja. war. Also, und es gibt Regeln dafür in den Niederlanden. Und es wurde ihr zunächst verwehrt, aber es wurde dann durchgeführt, so wie ich es aus verschiedenen Nachrichtenmeldungen gesehen habe. Okay, verstehe, gut. Ja. Die zeitliche, wie gesagt, es wurde... Ja, also wenn man ihren Namen jetzt googelt, dann ist es eigentlich nur Todesanzeigen. Und auch noch von vor einem Tag, also... Mhm. Ja, okay, gut, ja, dann verstehe ich. Ja, dann hat Price schon recht, das ist so zeitlich her einzuordnen anders gewesen. Aber hier, du zeigst wirklich einen sehr großen Knackpunkt an der ganzen Sache auch. Ja, weil die Dame, das Mädel, war 17 Jahre alt. 17 Jahre. Und der Staat hat sie umgebracht. Auf ihren Wunsch hin. So, und an sich sollten das Minderjährige nicht können. Ich meine, muss ich das jetzt wirklich rechtfertigen, warum das so ist? Ich denke mal, das kann jeder verstehen, warum es da so ist. Aber trotzdem hat sie es halt durchboxen können und es ist wirklich sehr depressiv, weil die halt total in diesem Kulturkampf auch wohl drin gesteckt hat und sich halt von diesem ganzen Weltschmerz und was halt alles reingehämmert wird, wir werden alle bald sterben und so weiter und so fort und die Gesellschaft ist so schlimm und alle Leute sind so schlimm und auf sie selber bezogen halt auch natürlich mit den ganzen Vergewaltigungssachen. Ja, also wirklich eine sehr traurige Angelegenheit und nochmal, es werden mehrere Tausende von Leute werden in Holland vom Staat jedes Jahr umgebracht, legal. So, auf eigenes Verlangen hin. Nein, also so hart würde ich das jetzt umgebracht, hört sich ja nach einer Gewalttat oder sowas an. Also ja, die Leute, um die es da geht, sind Menschen, die haben... Formuliert. Ja, ich weiß nicht, wie man es anders formulieren soll, bitte. Ja, nee, also... Was hättest du gerne für ein Wort? Euthanasie, ja, darüber reden wir. Das ist kein schönes Thema. Ja, aber getötet. Die meisten Leute nehmen die Pille selber. Also die bekommen ja nicht, die werden ja nicht irgendwo drangeschnallt und kriegen dann irgendwie was gespritzt wie ein Todeskandidat, sondern die kriegen eine Pille. Und die kannst du nehmen oder die kannst du nicht nehmen. Und das finde ich in Ordnung. Ich habe persönlich von einem Freund von mir, der Bruder, der hat in Holland gelebt und der hat Krebs gehabt. Und am Ende, denke ich, war er froh, dass er die Möglichkeit hatte. Ja, das kann ich verstehen. Das ist dann ein Teil der Schmerztherapie, der Sterbehilfe. Und darüber rede ich hier nicht. Das sind ja, aber ich würde halt auch mal von vornherein ausschließen, dass man eine Erlaubnis bekommt, wenn man sich mit psychischen Geschichten dahin wendet. Also, tja, das ist der Punkt. Darfst du dich wegen psychischen Problemen selber umbringen und der Staat sagt, okay, und hilft dir noch dabei und der Arzt hilft dir dabei und so weiter? Nee, ich finde nicht, dass man dir dabei helfen sollte. Du kannst aber wenn der Staat dir diese Möglichkeit gibt, ja, dann hilft der Staat dabei, dich umzubringen. Ja. Dann formuliere ich das halt so, bitte. Finde ich nicht, macht die ganze Sache nicht besser. Meine Position dazu ist, dass ich mit dem Thema beschäftigt. Den Artikel habe ich mitgebracht. Fand ich interessant, weil halt hier ein Bild von Berlin gemalt wird. Also dieses Pärchen, was man hier sieht, die wohnen, ich glaube, Prenzlauer Berg oder irgendwas Schönes. Die haben sich irgendwie in Südafrika kennengelernt oder irgend sowas, oder wie war das? Ja, genau. Und sie haben sich verliebt und haben ein Kind. Aber sie sagen halt, in Berlin fast täglich erleben wir es, dass Randalls Hautfarbe oder unsere Beziehung ein Problem für überraschend viele Menschen darstellt, sagt Eva, während sie auf dem Sofa ihre gemütlich eingerichteten Blablabla ihre kleine Tochter auf dem Arm hält. Der Hausverwalter, der Randall nach 4 Jahren bei der Begegnung an der Haustür immer noch anblicke, als müsse er überlegen, ob diesem Menschen mit der dunklen Hautfarbe wirklich Zutritt ins sanierte Mietshaus gewährt werden solle. Da sind manche verstohlene oder offen kritische Blicke beim gemeinsamen Spazierengehen, das auffällige plötzliche Wegschauen oder Aufstehen von Fahrgästen in der U-Bahn. Da wird aber viel in Blicke reininterpretiert, oder? Ja, A wird viel interpretiert, aber B kann, ich dachte, Berlin... Also so habe ich Berlin noch nicht erlebt. Ja, sagen sie, wollen wegziehen, dann müssen sie aber weit wegziehen, glaube ich, dass das irgendwo besser wird. Und solange die Leute nur gucken oder so, ist dann auch nichts, ne? Ja, ich verstehe. Also ich kann mir das in Berlin kaum vorstellen, von meinen eigenen Erfahrungen da, dass man da so, so rückständig ist, während man vom Rest der Welt irgendwie erwartet, dass sie doppelt progressiv sein sollen, oder? Hm. Aber es wird halt ja dann auch wieder vermischt mit Antisemitismus und Rassismus und es wird alles wieder verquirlt und es gab 1355 rassistisch motivierte Vorfälle in Berlin in 2018, ja. Und besonders häufig sind Kinder und Jugendliche betroffen. Ja, es ist ja hart, das zu sagen, aber wenn man Kinder hat, dann würde ich auch empfehlen, aus Berlin wegzuziehen, egal warum. Einfach nur, weil Kinder und Berlin einfach wegziehen. Egal warum. Einfach machen. Ja, aber sie wissen halt auch, dass es im Endeffekt keinen Ort gibt, wo sie zumindest den Vorteilen entkommen. Sie sagen natürlich Rassismus, aber klar haben Leute in Bayern, wenn da ein Schwarzer hinzieht, hätten die sicherlich Vorteile, wenn das der Erste am Ort ist. Ja, so ungefähr. Also egal, wo du hinziehst, und wenn sie nach Afrika ziehen würden, wäre der Typ mit der weißen Frau halt. Wäre ja auch nicht ohne einen Bezeichner dann sozusagen, über den man einen Hebel anbringen könnte. Ah. Animata de Aminata Touré. Wer hat die angeschleppt? Wer war es? Das war Mammon. Was? Echt? Ich glaube schon, ja. Mit 26 Jahren Vize-Landtagspräsidentin. Das muss versehen sein. Oder was? Dort fiel sie wiederholt durch engagierte Reden zu den Themen Migration oder Frauenpolitik auf. Ah, ja. Achso, und die natürlich hatten bei dem Namen dann auch einen Migrationshintergrund, also. Topf gelaufen für die Grünen, alle Quoten dem Progressive Stack entsprechend besetzt. Ja, das ist von mir, beziehungsweise von Geschlechter allerlei ist das, glaube ich, die Seite. Und er berichtet darüber, dass eben Verfassungsbeschwerden gegen das Brandenburger Paritätgesetz eingegangen sind. Und die Grünen und die SPD was machen wollten und die Piraten, glaube ich, auch eine Klage vorbereitet haben. Die aber alle zu langsam waren und die NPD jetzt zuvor gekommen ist und dann demnächst, wenn das Verfassungsgerichter sich entsprechend erwartungsgemäß gegen das Paritätgesetz ausspricht, als die guten Demokraten dastehen werden, ne? Ja, naja, nicht wirklich. Also die Piratenpartei hat halt auch schon geklagt, wie hier steht, dass die haben das jetzt halt gemacht. Die FDP war es, eben hat es, glaube ich, SPD gesagt, aber habe ich nicht ganz genau verstanden. Ja, ich habe es aus dem Kopf nur gemacht. Die hat das irgendwie gemeint, dass sie es wollten, die haben es noch nicht gemacht und die NPD hat es auch schon gemacht, ja. Und in diesem Beitrag hier lassen sie sich darüber aus, dass die ja auch unter Verfassungsaufsicht sind und so, als Verfassungsfeinde gelten und so. Und ich denke mal, die werden das aber auch aus ganz praktischen Erwägungen machen. Genauso wie die Piratenpartei, also nämlich auch. Ich glaube, es hätte passiert was gegen diesen Blödsinn. Ne? Ja, da steht hier halt auch drin, dass die Piraten halt gesagt haben, so, wenn wir dieses Paritätsgesetz jetzt schon gelten würde, dann könnten wir halt keine irgendwie 13 Leute oder was das waren, hier auf die Liste packen, sondern nur 8. Weil, ja, das ist ja beim Verfassungsgericht dann auch nicht unwichtig, dass man eine eigene Betroffenheit hat. Ja. Sonst wird das gar nicht jetzt angenommen. So ja, genau. Weil sich halt, und das schreiben sie auch bei den Piraten, halt gar nicht genug Frauen da gemeldet haben als potenzielle Kandidaten überhaupt. Und deswegen, wenn das jetzt verpflichtend wäre, dass sie halb und halb machen müssen, dann wäre es halt gar nicht möglich. Dann müssten sie halt die ganze Liste verkürzen. Ja, aber dann hat keine Parteien vor allen Dingen, das war die Aussage und das stimmt auf jeden Fall so. Ja. Ja, genau, gegen die kleinen Parteien ist es halt eher schlimm, ja. Wenn Hass so ausgelebt wird, dass er einen Straftatbestand erfüllt, ist er strafbar. Diese Tautologie gibt uns hier das Bundeskriminalamt mit auf den Weg. Wisst ihr Bescheid? Wenn X so ausgelebt wird, dass X einen Straftatbestand erfüllt, ist X strafbar. Hm. Funktioniert gut. Also. Ja, aber dann bedeutet es doch, dass Hass im Endeffekt nicht die zentrale Eigenschaft ist von dem, was du, so das Problem ist. Also so, wir haben so viele Initiativen und so viele tolle Slogans, die dann sagen, Hass ist keine Meinung. Aber jetzt im Endeffekt kann Hass ja doch eine Meinung sein, so solange es nicht eben einen Straftatbestand erfüllt. Wenn ich morgens aus Hass auf meine Nachbarn die Mülltonnen extra laut raus zum Rausholen rumpel, damit die aufwachen, strafbar. Ist das Hass, aber es ist nicht strafbar. Und was ist, wenn ich mich irgendwie belästigt fühle davon, dass da draußen jemand Mülltonnen rumschleppt und das sehr laut ist für mich? Ja, dann, das ist ja höchstens eine Ordnungswidrigkeit wegen Lärmbelästigung. Ich glaube, das hängt vor allen Dingen davon ab, welches Geschlecht und welche sexuelle Orientierung deine Nachbarn haben. Also im Endeffekt, genau, welche Tonnenfarbe, ja, die Tonne of Color, die sollst du besser nicht rappeln lassen. Genau. Aber ich finde die Definition auch interessant. Ich hatte das immer so verstanden, dass du eine Straftat hast und wenn da nachgewiesen wird, dass die Motive dieser Straftat Hass beinhalten als Motiv und Hass ist dann so besonders definiert, dass dann das Strafmaß verstärkt wird dadurch. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr eigenwillige Definition. Ja, das ist das amerikanische Modell. Ne? Da kommt dieses Hassverbrechen ja her. Aber in Deutschland haben wir sowas ja nicht. Das sagt uns die auch Straftat war ja immer die Hasssprache. Ja, aber der Strafbestandteil Bestand für ein Hassverbrechen, für Hass, weißt du? So, gibt es dann guten Hass und schlechten Hass? So, uff. Ich hasse, ist das toll, das ist der Arndt Dieringer, weißt du? Kommt dann man kann ja als Beleidigung bezeichnen oder als Hassbeleidigung. Ja, weißt du, das macht es ja noch viel schlimmer, weißt du, eine Hasslüge. Gibt es denn auch Liebesbeleidigungen oder wie? Ein kleines Ferkel. Ich weiß nicht, wie weit das mit der Hasskriminalität so ausgelegt werden kann, aber wir haben ja hier die niederen Beweggründe, die ja da bei den Motiven gewertet werden. Ich glaube, da könnte Hass dann auch dazu zählen, wenn es halt irgendwie Volksverhetzung ist. Ja, aber ist das nicht eher sowas wie, wenn du jetzt Sachen machst, um zu deinem persönlichen, also wenn du jetzt wen umbringst, um irgendwie Geld daraus zu kriegen oder so. Sind das nicht eher diese niedrigen Beweggründe? Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube schon, dass wir was Ähnliches haben, aber ich kenne die Terminologie jetzt nicht mehr. Ich gucke das noch. Vor allem das ganze Ding ist ja so, dass Das Interessante ist ja nicht, dass man sagt irgendwie, Hass in so einer kriminellen Form ist kriminell. So, das ist auch irgendwie, alles in der kriminellen Form ist kriminell. Das ist ein Kreisschluss, weißt du? So, aber zusätzlich auf so einer metaphysischen Ebene, wenn man von Hass als kriminelles Element spricht, was so halt so aufgeladen ist, ist halt, wie gesagt, metaphysisch dann so, dass man das, was eben nicht Hass ist, als etwas positiv, inhärent Positives ansieht. Sowas wie Liebe. Liebe kann nicht schaden, weißt du? Kann niemals schaden. Aber Leute tun so viele fürchterliche Dinge, einfach aus. Ja, aber wir hatten doch vorhin den Arzttechniker-Typen. Hat doch die Liebe geschadet, bei dem Arzttechniker-Typen. Ja, so viele Leute lassen ihre Kinder genital verstümmeln aus Liebe zu diesen Kindern. Ja, oder so, zum lieben Gott. Ja, okay, Opex. Auf jeden Fall, der Herr Dieringer sagt, ich hasse es, wenn ein Landeskriminalamt von Hassposting spricht. Und der Herr Dieringer ist ja ein Juraprofessor und er sagt, dieser Begriff ist dem Strafgesetzbuch fremd, wo der Dieringer absolut recht hat. Weder Hass noch Liebe oder sonstige Emotionen sind als solche strafbar und auch deren Äußerung nur unter bestimmten recht engen Voraussetzungen, engen in Anführungsstrichen. Und er zitiert hier das Landeskriminalamt Niedersachsen, was sagt, wir unterstützen den Aktionstag des BKA gegen Hasspostings. Den Aktionstag gab es übrigens die letzten Jahre auch schon, hatten wir ja auch immer mit dabei. Schaut nicht weg. Jeder kann einen Beitrag gegen Hetze im Netz leisten. Scheut euch nicht davor, Hetze und verbale Gewalt bei der Polizei anzuzeigen. Ja, verbale Gewalt. Ich glaube auch nicht, dass es die verbale Gewalt gibt. Also, die Polizei freut sich, die hat noch nicht genug zu tun. Ja, scheinbar in Niedersachsen, ja, bei mir haben die nichts zu tun, scheinbar. Ja, das sagt ja hier auch die Süddeutsche, dass es da wieder Razzien gab, so wie die letzten Jahre halt auch. Ne? Also das ist nichts Neues, das haben wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Diese Hausdurchsuchungen wegen Hasspostings. Ja, ich meine, steht Hetze im Titel, ne? Das ist dann ja wirklich was, aber gutes Hass steht natürlich im Bild. Und unseren wöchentlichen Gero Hocker habe ich ja auch wieder eingebaut, der dieses Mal gesagt hat, analoge Hausdurchsuchung wegen digitaler Hasskommentare hört sich an wie Upload-Filter, um Falschparker zu überführen. Dazu sage ich mal wieder, der Gero weiß Bescheid. Passt. Das war vom Price. Ja, ClickSafe, die UI-Initiative für mehr Sicherheit im Netz. Ja, hier haben wir ein paar ClickSafe-Infografiken. Das ist ja so eine Information, die ist dieser Hasskriminalität-Meldestelle quasi beigeordnet als Propagandakampagne. Und ja, es sind einfach ein paar lustige Bildchen, ne, was man machen soll, wenn man auf Hate Speech trifft, ne? Wie das korrekte Vorgehen ist für den korrekten Bürger. Hasskommentare dokumentieren? So geht's. Erstens, Kontext. Auch die vorangegangenen Kommentare oder Fotos festhalten. Oft ergibt sich die Schwere der Beleidigung erst aus dem Zusammenhang. Datum und Uhrzeit, ja, User-ID festhalten, auch klar. Nicht vergessen, bei Screenshots das eigene Profilbild und Freunde in den Spalten am Rand schwärzen. So bleibt so bleibt Beweismaterial anonym und es kann zusätzliche Anfeindungen vermieden werden. Ja, also wie gesagt, hier sind ein paar schöne Infografiken, wie man Leute melden kann. Blockwart-Memes. Ja. Und es ist letzte G der Praxis, ein Erfahrungsbericht. Und es ist unter vom Beschuss. Vom Richard Gutjahr. Kugel. Das ist ja auch ja, jemand, der bekannt ist. Den hatten wir auch schon mal auf der Republika und so. Den Herrn Gutjahr oder was auf der Republika? Ich glaube, es war bei diesem Journalistenpanel mit der Frau Reschke. Das war ja derjenige, der irgendwie bei mehreren Anschlägen irgendwie zugegen war und wo sich dann Leute gemeint hätten, dass er da irgendwie was vorher gewusst hätte oder so. Und ja, dann... Ja, wir haben das bloß nicht aufgehört, dass wir vor klein gekriegt, die Geschichte so ungefähr. Gab es ja riesen Aufregungen drüber, ja. Ja. Ja, okay. Die Initiative verfolgen statt nur löschen. Ja, das ist... die kleine Meldeangelegenheit, die ich vorhin erwähnt habe, das ist von der Landesanstalt für Medien NRW. die stellen im Endeffekt in Kooperation mit den Leuten, die ihr rechts eingeblendet seht, ne, Staatsanwaltschaft Köln, Polizei, allerdings Mediengruppe RTL, RP Online, WDR, Stadtanzeiger Köln, Deutsche Welle, Express, die arbeiten im Endeffekt zusammen und wenn die auf Hass-Postings stoßen, in Anführungszeichen, dann werden die gemeldet und einerseits stellen die halt diese Kampagne vorhin zur Verfügung, dass die Nutzer sich auch eifrig beteiligen. Allerdings werten die diese Meldung quasi aus und gehen halt im Endeffekt auch den Rechtsweg damit in Sachen. Konsequente Sanktionierung mit generalpräventiver Wirkung. Das ist quasi das Motto von denen, dass die sagen, ich kenne das unter einem anderen Namen. Gleich melden, die Leute müssen Konsequenzen fühlen. Ich kenne das unter einem anderen Namen. Ich kenne das unter Strafe 1, Erziehung 100. Also als Alternative zu so Ansätzen habe ich halt eben That Safe Space entwickelt und dafür kriege ich auch dann von Leuten gesagt, hier, das ist doch nicht effizient und das sorgt ja nicht dafür, dass die Positionen aus der Welt geschaffen werden. So, immer so, ja toll, dann was, willst du die Leute aus der Welt schaffen? Weißt du, ist die Position einer Person verschwunden, nur weil die Person nicht mehr in der Lage ist, sie zu verbreiten? So. Ja, auf jeden Fall. Landesmedienanstalt NRW, da hatten wir auch schon vor ein paar Jahren mal drüber berichtet. Die hatten, bevor sie mit diesem ganzen Krempel angefangen hatten, ja auch so ein schönes Panel mit allen möglichen Aktivisten, die da flennen gegangen sind. Also ja, politisch instrumentalisieren lässt man sich da auf jeden Fall. Ja, 280 Leute haben sie schon zur Anzeige gebracht, weil die da konkrete Tatmerkmale gefunden haben wohl. Mhm. Ja, über Blocklisten habe ich ja vorhin schon mal gesprochen. Und zwar Blocklisten sind mittlerweile so umfangreich geworden und es gibt, wie gesagt, halt Tools und Webseiten, wo halt Blocklisten geteilt werden kann und man mit einem Klick halt die Blocklisten von 10 anderen Leuten übernehmen kann und dann ja, so entstehen, ja, also das ist mittlerweile richtig in Fahrt gekommen. Und hier seht ihr ein Tool, das ist The Unblocker. Da kann man sich gegenchecken lassen, auf wie viele Blocklisten man vertreten ist. Ja, also das Ergebnis ist jetzt nicht von mir. Ich habe einfach nur einen Tweet einfach mal als Beispiel genommen. Und ja, da kriegt man dann eine Übersicht, auf welchen Blocklisten man steht und auf welchen von diesen Blocklisten-Webseiten die gelistet sind und man sieht auch gleich, wer die Blocklist erstellt hat. Ja, genau. Müsste einfach nur, wie man da sieht, What Blocklists an diesen Account schicken. Das habe ich auch schon mal gemacht vor einem halben Jahr oder so. Bei mir waren es über 60. Aber ich weiß doch, dass ich gewonnen hatte. Okay. Im internen Vergleich mit dem. Hattest du nicht über 100? Ja, ich glaube schon. Du hast ja auch gamergeldblog.de. Ja, macht Spaß sowas. Markt der freien Ideen, nicht wahr? Rolling Stone und The Bridges. Kommen wir zur jüngsten YouTube-Adpocalypse. Um es kurz zu machen, ein Aktivist, Journalist hat sich getriggert gefühlt durch einen YouTube-Kommentator, Comedian, etwas konservativen Typen, keine Ahnung, Crowder heißt er mit Namen. Der macht halt so Comedy-Shows über 2-3 Stunden mit verschiedenen Leuten im Studio. Man kann jetzt von dem halten, was man will, aber der macht halt auch oftmals so Sachen wie der nimmt die Videos von anderen Leuten und macht sich ein bisschen lustig drüber und debunkt die Leute und so weiter und so fort. Und der Herr, der hat sich jetzt extrem über den und über andere Leute beschwert und hat halt eine so starke Medienkampagne losgetreten, dass YouTube als Konsequenz daraus sehr viele Kanäle beeinträchtigt hat, dadurch, dass sie viele Kanäle gesperrt haben aus bestimmten Sektionen, die Leute rausgenommen haben, aus dem Red-Programm, die Leute rausgenommen haben oder einfach die Monetarisierung, also die Werbefähigkeit der Kanäle eingeschränkt hat. So, und wir haben einen Artikel vom Metaibi, vom Rolling Stone, der eben beschreibt, dass dieser Kampagne sehr viele unbeteiligte und auch wirklich unschuldige Leute zum Opfer gefallen sind. Und hier geht es von ganz normalen Journalisten über irgendwelche Historiker, über irgendwelche Dokumentationskanäle, wo irgendwelche Dokus über den Zweiten Weltkrieg gezeigt werden, wo halt irgendwelche Filmaufnahmen von Märschen oder sowas sind. Und das ist halt alles entweder geblockt worden oder demonetarisiert worden oder eben halt Accounts sind gesperrt worden. Und es betrifft Museen, Journalisten, Künstler, alle möglichen Leute. Und ja, die Kampagne wurde losgetreten von dem einen Herrn. Und der Hintergrund ist halt, dass YouTube die ganze Plattform irgendwie brand-friendly machen möchte, weil sehr viele Leute, die Werbung geschaltet haben, abgesprungen sind. Hier sehen wir beispielsweise einen Tweet von MIT Technology Review. YouTube löscht tausende von Kanälen, weil halt die Videos von nationalsozialistischen Märschen oder sowas beinhalten. Ja, Lehrer sind betroffen, Schulen, alle möglichen Leute sind davon betroffen und es geht nicht nur unbedingt um Hintergründe vom Dritten Weltkrieg, nur das ist halt immer, da sind sie besonders aggressiv gegen vorgegangen. Ja, also YouTube hat ja im Endeffekt auch gesagt, dass sie halt ja gewisse Sachen einfach überhaupt nicht mehr tolerieren wollen, wie Holocaust-Leugnung und so weiter und so fort. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, nur es ist halt deswegen erwähnenswert, weil es ja in Amerika nicht wirklich strafbar ist, im Gegensatz zu hier. Und das YouTube hat aber ist jetzt propagiert. Ja, kann man nicht die Regeln auf die alten Sachen anwenden. Wie gesagt, ich habe da nichts dagegen. Aber so, neue Regeln einführt, kann man es nicht auf alte Sachen anwenden, finde ich. Es hat auch Kanäle getroffen, wo die Leute Unboxing-Videos machen und ASMR, also wo jemand zum Beispiel Bubble Wrap, also so diese Luftbläschen aufmacht, so Videos. Solche Kanäle wurden auch betroffen. Aber es hat nach einem Marschklang oder was? Ja, also ich meine Unboxing-Video. Nee, nach Maschinengewehrfeuer. Und ASMR-Video. Ja, aber das ist halt diese Algorithmen, von denen sie uns ständig erzählen, die uns beherrschen werden oder schon beherrschen, die scheinen alle nicht so richtig gut zu funktionieren. Weil immer, wenn man wieder so ein Ding rausgerollt wird, fuckt es erstmal Leute ab, die damit gar nichts zu tun haben. Ist ja auch irgendwie. Ja, das sind die algorithmischen Sachen, aber ich erinnere an die Tausenden von Leuten, die schon eingestellt wurden von Facebook, von Instagram, von YouTube, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als halt quasi solche Hasspostings auch die ganze Zeit zu filtern. Die kommen noch zum Algorithmus dazu. Nur hat man ja gemerkt, dass halt die Leute teilweise ihre politischen Ideologien vor irgendwelchen Regularien setzen. Ja, das führt ja immer wieder zu Kontroversen. Hier sehen wir beispielsweise das ist einfach nur eine ganz lustige Sache, das ist im Endeffekt die Presseerklärung von YouTube, die über diese Kontroverse quasi rausgegeben haben. Im konkreten Fall war es so, dass sie zunächst sogar gesagt haben, die Kritik ist nicht berechtigt und das ist ein Comedian und er darf das sagen, was er will. Nochmal auf den ersten Fall bezogen. Aber hinterher dann doch zurückgerudert sind und gesagt haben, wir knicken ein. So nach dem Wort. Und hier wurde einfach mal das offizielle Statement und das, was wirklich in der Realität passiert ist und bis auf so ein paar persönliche Beleidigungen würde ich das auch so unterschreiben, was da farbig rechts im Text steht, das kann sich ja jeder einfach mal durchlesen. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu lang dauern, weil es sind 4 Textabschnitte. Aber es geht halt um die Erfahrungen, die YouTuber auf der Plattform YouTube gemacht haben, mit Versprechungen, mit Features, die eingeführt werden sollten und mit dem üblichen Corporate Speak, ja, wo halt Fehler der Vergangenheit schön geredet werden und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall lustig. Ich weiß ja nicht, ob ihr da noch ein Beispiel von hab, was ihr besonders lustig fand. Ich finde es auf jeden Fall lesenswert. Amüsante 5 Minuten. Also was auch hier im Chat von Cyrano angemerkt wird, dass der Typ gezielt Unternehmen angeschrieben hat, die bei Crowder Werbung gemacht haben. Das ist ja auch lustig eigentlich, ne? Weil das war ja die Taktik, die Gamergate gewählt hat. Und als wir das gemacht haben damals, war das ganz schrecklich böse. Mhm. Und anhand von dieser Sache wird jetzt auch sehr oft gezeigt, hier, das sind, wie gesagt, das ist ein Aktivist, schrägstrich Journalist, der hat gewisse Methodiken ganz offensiv durchgesetzt, um diese Medienkampagne loszutreten. Hier, ich denke mal, dieses Toolbox for Revolution, das wird auf einige von diesen Methodiken auch eingehen, Abel, oder? Ja, es geht. Also, wie soll ich sagen, neben The Blank Slate wäre vielleicht das ja auch echt ein Buch, was man sich zum Gemüte führen soll, weil es rollt relativ gut auf mit verschiedenen Taktiken, die die Linke sehr gerne anwendet. Beautiful Trouble. Also es wird über verschiedene Dinge gesprochen, wie zum Beispiel Clowns auf Proteste anwenden oder dass du zum Beispiel deine Opposition in ein Entscheidungsdilemma rein manövrieren sollst, wie zum Beispiel während dem Pride Month eine Plattform vorwerfen, dass man jemanden, der homophob ist, toleriert, dass sozusagen, ob man jetzt reagiert oder nicht, also man ist dann in einem Dilemma, entweder man reagiert so, wie man das haben möchte, oder man reagiert nicht und hat dann the wrong consciousness because of the Pride Month. Also, ihr wisst, wie ich es meine. Und das Buch ist an sich sozusagen eine kleine Bibel auf der linken Seite, also es ist so sehr weit verbreitet, dass es gelesen wird. In Media Matters zum Beispiel kommt man mit sowas auch in Kontakt, also dieser Gay Wong, also der Journalist, der hat ja früher auch mal bei Media Matters gearbeitet, also einer professionellen NGO, die sozusagen den Narrativ der Konservativen angreift. Und in A Beautiful Trouble. Es ist halt ganz interessant, dass halt zum Beispiel Gramsci und an Stuart Hall angesprochen werden, dass man mit Cultural Jamming erreichen soll, dass man zum Beispiel in Subgruppen reingeht und da radikale Botschaften in Subkulturen reintragen soll, damit man dann die politisch auf Trab bringen kann, um dann sozusagen den hegemonischen Diskurs der Gesamtgesellschaft angreifen kann. Weil Fabriken besetzen und die Politik einnehmen, das reicht nicht. Man muss sich auch darum kümmern, dass die Kultur übernommen wird und dass man, wenn man den demokratischen Kapitalismus wirklich überwinden muss, da muss man sich auch darum kümmern, dass Kultur überwunden wird und ja, solche Sachen stehen da halt drin. Also wenn jemand zum Beispiel sagen würde, so ein Wort wie Kulturmarxismus, wäre unangebracht, dann würde ich dem vielleicht auch einfach dieses Buch empfehlen, dass man das vielleicht liest, weil es wird dort halt wortwörtlich darauf hingewiesen, dass Kultur politisch ist, dass man sich um Kultur kümmern muss, dass zwar Kultur nicht alles ist und man auch eben die Fabriken einnehmen muss, aber wie man das denn eben machen kann. Und ich suche in meinen Notizen, das meiste habe ich auch schon. Also das Buch geht am Anfang sehr stark auf direkte Taktiken von Protestierenden ein und gegen Ende geht es auch wieder auf Protestierende ein und in der Mitte gibt es halt viel Theorie. Also ja, wie zum Beispiel ein Approach ist, also We Are All Leaders, also sowas wie Gamer, was Gamergate gemacht hat, dass wenn eine Bewegung sozusagen keine Anführer hat, dass es auch Probleme mit sich bringt und wie man da damit umgeht und ja, so allgemeine Sachen. Das Buch ist natürlich auch absolut intersektional, obwohl das Wort nicht fällt, geht es halt um Feminism und also Classism, Homophobia, Transphobia etc. Und also wie gesagt, wenn ihr jemals an einem Wort Kulturmarxismus zweifelt, lest bitte Be Beautiful Trouble. Also das ist ein sehr gutes Buch in die Richtung. Also ja. Und er ist natürlich auch in der Union, also in der Union. Also. Ja, hier sehen wir ein Bild von dem Herrn, um den die ganze Zeit, um den es geht. Der Herr Gay Wong, das ist sein Handle. Aber so sollte man ihn nicht bezeichnen, weil sonst regt er sich direkt auf. Ja, naja, das habe ich ja vorhin erwähnt. Und ja, das ist gerade das Phänomen der Gewerkschaften in Nachrichten-Startups in Amerika gibt, hatte ich ja schon öfters mal erwähnt. Und der Herr, der ist da auch eine treibende Kraft. Und Vox und die Journalisten, die dort angestellt sind, die sind halt auch gerade in einem Arbeitskampf gewesen. Und ich glaube, da gab es auch neue Ergebnisse jetzt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Den Artikel hatte ich aber nicht eingereicht. Wer kann noch mehr dazu sagen? Ja, das war nur als Platzhalter. Der Artikel. Ja, und er ruft, you humiliate them at every turn, make them milkshake them all. Also der kann selber zu Kram aufrufen, und aber er ist unschuldig und es gibt keinen Kulturkampf, weil Gründe. Also hier geht es auch wieder um den Carlos Maza, das ist der Herr, den man gerade im Bild gesehen hat, den man nicht Gay Wong nennen darf, obwohl das sein Benutzername ist. Ja, Ja, eine sehr nette Persönlichkeit. Und ja, der benutzt halt diese ganzen Techniken, auch dieser Aufruf zur Eskalation und zur Aufruf zum Aktivismus, ist ja alles aus diesem Playbook. Ne? Saul Alinsky hat ja auch ähnliche Sachen propagiert. Ne? Ja, Saul Alinsky wird auch erwähnt in A Beautiful Trouble. Und neben Saul Alinsky, also Rules for Radicals, ist Beautiful Trouble absolut. Also das musst du kennen, damit du erkennen kannst, was linke Aktivisten machen und im Idealfall die Taktiken kopieren, weil die funktionieren einfach, die funktionieren jedes Mal. Man sieht es hier, das Overtone-Window wird verschoben von dem, was man auf der Plattform sagen kann, mit einer progressiven Agenda dahinter. Und ja, also muss man unbedingt kennen. Also Beautiful Trouble, Rules for Radicals. Zwei wichtige Bücher. Ein Aussteiger erzählt über seine Zeit bei der identitären Bewegung. Hier wird vulgäre Analyse erwähnt als Rekrutierungsvideomaterial für Menschen, die sich der identitären Bewegung anschließen. Das war es auch schon. Aber was ich interessant finde hier in dem Anriss, der niedersächsische Verfassungsschutz zählt bundesweit 500 Identitäre. Laut Recherchen der Zeit gibt es aber nur etwa 100 aktive Kader. Und das sind die Leute, die jetzt bald den Staatsstreich durchführen, wenn wir sie nicht aufhalten. Die 100 Aktiven, oder? Ja, genau, die 100 Aktiven, weil die restlichen sind halt alles Frauen, die keine eigene Gruppe gründen dürfen. Denke ich mal, vermute ich mal. Ja, ich meine, ich fand das... Es gab ja jetzt auch im Englischen, das hatte ich jetzt nicht dabei, aber da gab es auch so was Ähnliches, wo es irgendwie darum ging, da hatte jetzt einer so ein Video gemacht, dass er da irgendwie in die OR13 abgedriftet wäre oder diverse YouTube-Leute irgendwie geguckt hat. Und ja, also das mag halt eher stimmen, aber bauen da draußen jetzt wieder sowas zusammen irgendwie, wo ich mir denke so, ja, schaut euch doch die Kacke von der Tagesschau mal an, so, ne? Das ist irgendwie Agitierung von den Leuten. Das ist irgendwie Mainstream-Organ, was irgendwie den Leuten einreden will, dass die Frauen so unterdrückt werden und so mal wieder. Und na, also wieder in so einer Woche, wo wir so einen Scheiß haben oder halt diese Politikerin, die meint, man muss die Männer kastrieren oder diese Frauenstreik-Leute da mit ihrer Männlichkeit irgendwie so, das ist alles egal, ne? Das ist alles überhaupt nicht schlimm, so. Aber oh, da hat sich einer vulgäre Analyse-Video angeguckt. Hier, los, Bell-Tower News, zack, Amadeo-Antonio-Stiftung. Da schreiben wir mal hier so einen langen Artikel darüber, dass sich Leute YouTube-Videos angucken können. Hilfe, Hilfe, Hilfe, die Leute können YouTube-Videos gucken. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, rette sich, wer kann. Hilfe. Die Minderheit ist eine so kleine Minderheit, dass sie gar nicht auffällt. Hilfe, wir werden alle sterben. Ja, aber der englischsprachige Heini, der da gerade rumgereicht wird, der hat ja auch einen interessanten Discord, wo er Rote Garden und demokratische Sozialisten als Partner-Discord auflistet, während er in den Medien, in der New York Times vorgeführt wird als My Descent into the Alt-Right Pipeline, YouTube-Algorithm, was auch immer. Also ja, ich habe mir das Video auch zum Teil angeguckt, was er da irgendwie gemacht hat. Das kam mir alles sehr merkwürdig vor. Also entweder ist es so jemand, der jetzt vom einen Extrem ins andere Extrem irgendwie rüber plätschert oder so, aber ja, merkwürdig auf jeden Fall. Ja, aber wenn du von einem Algorithmus radikalisiert wirst, dann hab Gott Mitleid mit deiner armen Seele, weil sorry, oder so zero will, also so willenlos, dass du einfach nur durch random Assoziation von YouTube-Algorithmus, wenn das dich radikalisiert, meine Güte, dann weiß ich nicht, dysgenische Effekte, Blein. Ja, aber wenn dich das radikalisiert, da bleibst du auch im Trends-Tab hängen und da wissen wir alle, was einem da gezeigt wird. Ja, eben, also. Alles relativ. Hier, A Guide to Insiders Language of YouTube Gamers. Scroll ein bisschen runter, das ist hervorragend. Alt-Right und Super Supremacists und Neonazis und was die so sagen, das wird gleich richtig interessant. Ich finde die Überschrift schon, kannst du noch ein oder zwei Zeilen rüber? Die letzten zwei Zeilen von der Überschrift. Yeah. Some of the language comes straight out of the Alt-Right. A loose grouping of white supremacists and Neonazis. Ja. Da nehmen die Spieler ihre Fachausdrücke her von den White Supremacists und Neonazis. Paid DLC ist ja auch gleich schon. Oh ja, das ist White Supremacist, glaube ich. Paid DLC. Microtransactions? ist auch nazimäßig, denke ich. Ist so wie Microaggressions, nehme ich an. Ja. Oh, da unten kommt was. SJW. The das team came to prominence during Gamergate, ja. Wer es glaubt. Genau, Gamergate hat sich SJW ausgedacht. Rape bombing and death threats over criticism of the video game industry. Urinalist, the blending of the words journalist and urinal, habe ich noch nie gehört. Kann ich auch noch nicht, aber finde ich gut. Ja, übernommen, danke für den Hinweis. Ich habe ja immer gerne Journalist gesagt, aber Urinalist ist auch gut. White man. White man? White man. White man? Wie in Juan, oder was? Ja, genau, White man. Wann muss denn Journalismus endlich mal erwachsen werden? Und dann kommt Woke und dann kommt wirklich die Rational Wiki Erklärung. Being aware of injustice in society, especially racism, people who are woke are often slurred as woke warriors as part of a woke brigade or a keyboard warrior. Oh. When a person or company demonstrates their wokeness, they're often accused of virtue signaling. Ja, das ich mein demonstrating your wokeness is virtue signaling. Sonst nix. Blue checkmarks. A slur against verified Twitter users who have a blue checkmark by their names. It's usually used to refer to journalists and prominent political figures. Ja, lol. Aber so, blue checkmarks ist doch auch dieses be patient, I have autism. Ja. Also Da muss man einem schon entgegenkommen. Also das mit den, also. Hey Abel, hat das vielleicht auch irgendwas mit Blue Checkmarxismus zu tun? Ah. Mit Blue Checkmarxismus. Und ich glaub, White Lighting. Ich glaube, das ist Kultur-Checkmarxismus. Ja. A man coming to a woman's defense. Ah, yeah. Ja, ja. Ich hab da neulich diesen einen Typen da, ich weiß nicht genau, wie sein Kanal heißt, aber es ist so dieser eine Bodybuilder, Alt-Writer-Nazi-Typ, der Golden One, genau. Der hat dann gemeint gehabt in so einem Video, ich höre, dass Leute erzählen, dass hier irgendwie ich als White Knight bezeichnet werde oder sie beleidigen einander als White Knights. So, aber das stimmt doch gar nicht. Ein Knight zu sein ist gut, ein Ritter zu sein ist gut, ja, und weiß zu sein ist auch gut, also ist es doppelt gut. Verdammt, Alter. Wie funktioniert Sprache, weißt du? Wie funktioniert Bedeutung? Nicht dieser Schweden-Heini? Ja. Da auch ein Video, wo er sagt, dass er Steroide nimmt. Das braucht er nicht sagen, das sieht man. Steroide oder Monoide? Steroide. Dolby, Surroundide. Ja, also auf jeden Fall eine sehr gute Liste. Geht das noch weiter hier? Zu meinem TikTok gekommen seid, ja. E3 2019, was ist das für ein komischer Begriff? Oder Inside Disney's New Star Wars Land. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Share your voice. Ich habe teilweise gedacht, dass da jetzt auf der Liste noch irgendwie stehen würde, der Spruch Punkt, Punkt, Punkt in Minecraft, weißt du? So dass Leute sich gegenseitig dann sagen, ja, irgendwie geh dich umbringen in Minecraft. So. Das ist ja auch so ein Trend, aber der ist wahrscheinlich zu klein, um bemerkt zu werden von diesem einen Typen, der die Liste gemacht hat. Ja. Was halt auch irgendwie ziemlich gammelig ist, nur das zu nehmen, was schon sowieso jedem bekannt ist und nicht wirklich was Neues zu zeigen. Nun ja, aber nur so kann man mit gerade aus der Schule nachgewachsenen Praktikanten irgendwie versuchen, Stimmung zu machen, wenn die da erst recherchieren und arbeiten müssen. Schnell was zusammenkloppen, damit die Leute Klicks, Klicks, Klicks, Klicks. Ja, apropos dieses Thema, was du gerade ansprichst. Ja, man kann zwar schon zu so einer Online-Subscription wechseln, so als System, als Struktur, aber man kann auf keinen Fall verhindern, irgendeine Position einzunehmen, so für oder gegen, weißt du, so dieses Lagerdenken ist halt das Ding. Du kannst scheinbar nicht mehr wirklich ganz normal über Sachen berichten. So, entweder wirst du in ein Lager gesteckt oder du musst dich selbst in ein Lager stecken, damit du diese Subscription überhaupt besser an den Mann bringen kannst, weißt du? Was anderes schreibst, vergraulste Leute. Nehmen das, hast du sie alle vergrault. Ja, das Problem ist die Auswertung, die man hier sieht, dass halt gewisse Buzzwords mit Konnotationen, die entweder irgendwie Fearmongering sind oder ideologischen Hintergrund haben, um gewisses Clickbait zu erzeugen, immer öfters in Texten vorkommen. Und dass deswegen einfach eine und gleichzeitig nehmen neutrale Begriffe ab. Ja, also man sieht ja eine sehr große Übersicht verschiedener Begriffe. Da habt ihr eure Radikalisierung und nicht bei irgendwelchen YouTube-Videos. Das Interessante an der Grafik ist ja auch, dass die meisten Begriffe, die jetzt hier vorkommen, dass das Begriffe auch sind aus der 90er-Jahre Political Correctness-Debatte, wo man ja dann auch zurückgepusht hat und die alle veräppelt hat und sich drüber lustig gemacht hat, dass die damals schon Schneeflocken waren. Ja, und das sozusagen der Fringe-Skala hier, ne? Diese Skala geht von 1970 bis 2018, wie man da oben sehen kann. Also da ist diese Zeit schon mit abgebildet. Genau, und wie diese Begriffe aus den Universitäten, aus Critical Race Studies, aus den Universitäten in die Journalie jetzt sozusagen übergegangen sind. Also nicht, dass jetzt die Unis die Journalistenstube gehackt haben, aber ich finde es halt ganz interessant, wie die Begriffe sozusagen schon ein bisschen einen Weg zurückgelegt haben und wie jetzt sozusagen die Akademie sozusagen auf die Journalie Einfluss erwecken tut. Und ich finde es krass. Also, was ich interessant finde, es sind ja so ein paar Sachen dabei, klar, das erwartet man so, aber was ich gut fand, war, wo war es denn? Hateful zum Beispiel ist hier dritte Spalte, fünfte Zeile. Hateful. Wie das hochgegangen ist in letzter Zeit, obwohl das ja ein Wort ist, das würde man eher erwarten, dass das relativ durchgängig ist. Ne? Als würde man hier auf einmal ab einem gewissen Punkt das herbeireden, diesen Hass. Wirklich auch. Ne? Also, oder Discrimination. Wie weit das schon wieder unten war, darüber zu sprechen, weil sich die Verhältnisse halt immer mehr angenähert haben. Und dann, zack, mit den Agitationen geht's wieder nach oben. Also. Cultural Appropriation, Microaggression. Ich find, die Grafik hier ist eine von den krassesten Grafiken, die wir in allen Weltraumaffen-Folgen bisher angeguckt haben. Also hier, da wird mir die Hutschnur hochgehen. Da würde ich echt aufpassen, weil ich finde es einfach krass, wie sozusagen der Memeplex, die Ideologie aus der Universität, wie die Zeitung befruchtet hat und das jetzt ein Narrativ ist, der auf die größere Kultur rausgelassen wird. Also, das ist krass. Also, eine weitere Auswertung mit ähnlichem Charakter, mit einem etwas anderen Zeitstrahl, der sich halt auf gewisse Kulturkampfbegriffe so ein bisschen mehr konzentriert. Wenn du einfach runterscrollst, das spricht mehr oder weniger für sich. Hier sehen wir Diversity and Inclusion. Als ersten Begriff. Whiteness, also generell, hier wieder von 70, also die beim anderen auch schon verarbeitet, ja. Critical Race Theory, auch sehr nett. Von 1990 bis heute, man sieht, wann der Peak war. Den haben wir noch nicht erreicht anscheinend. Ja, aber... Oder hier, Unconscious Bias, also unbewusster Vorurteil. Das hat keiner mehr oder weniger erwähnt. Und ab 2010 ging es ab Hockeystick, sage ich. Ja, mal. Früher war das früher wussten sie es halt nicht, ne? Da waren sie unconscious. Was ist denn hier los? White Privilege hat ein bisschen geschwächelt in den letzten Jahren, ja. Die haben auch wieder nach 2010 einen richtigen rasanten Schuss nach oben erlebt, aber Sieht schon fast aus, als hätte man da was gespin-doktort, ne? Wie kommt denn so ein Thema so prominent? Hin will, ne? Nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Wo geht die Reise hin mit dem Systemic Racism? Diversity Training, ja, okay, da sehen wir, das sieht schon fast aus wie eine Business-Cycle-Kurve, würde ich schon fast sagen, ha? Ja. Zufall aber auch. Privilege, einfach nur Privilege. Ja, nix bis 1900, was ist das? 1998 und dann zack, ab nach oben. Discrimination, ja, gut. immer vorhanden, wurde aber immer so ein bisschen weniger, abflachende Tendenz, aber seit ein paar Jahren, boah, also seit Trump, ne, wissen wir ja wieder, was Discrimination ist. Wieder vorher schon. Sogar Obama-Zeit noch mit drin, wo der Anstieg so stark war. Ne? Ist ja klar, amerikanischer Präsident, das funktioniert nicht ohne Discrimination. Social Justice, ja, okay, auch in den letzten Jahren. Ne, seit 2014 hochgegangen. Auch seit 2014 hochgegangen, 13. Police Brutality, obwohl das ja an sich ein generelles Problem ist. Und gerade in den 70er Jahren war das ja sogar noch ein bisschen krasser als heutzutage, würde ich mal behaupten. Wesentlich krasser. Also das ist ja zurückgegangen. Also. Ja, der Begriff des Wortes marginalized kam in der New York Times vor dem Jahr 2000 nicht vor. Seitdem mit zunehmender Tendenz. Also benachteiligt, marginalized, an den Rand gedrängt. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen soll. Ach, ja. Das Wort marginalisiert haben sie übrigens bei diesem identitären oder bei diesem Hangout da mit der einen Identitären, die wir vorhin hatten, auch benutzt. Das fand ich putzig. Also über all diese Grafiken sollte man mal die Programme von den, Förderprogramme von den Staaten für Diversity Inclusion übersetzen. Ich glaube, da könnte ein Zusammenhang bestehen. Auch. Aber das ist jetzt wirklich Conjecture meinerseits. Ja. Rassismus. Ja. Weißt du, in den USA, Rassismus wird immer mehr, während gemischtrassige Ehen auf dem Allzeithöchst überhaupt sind. Also. Und gleichzeitig wird die Gesellschaft immer rassistischer, während alle Rassenschande betreiben, was einfach keinen Sinn ergibt. Also, weil sonst würden sie das ja nicht tun. Also, wenn alles rassistisch wäre, dann wäre das ja nicht weiter und weiter verbreitet. Also. Ja, hier kommt einer unserer Lieblingsbegriffe, nicht White Supremacy, sondern Intersectionality. Ja, wie sieht die Kurve denn hierbei aus? Ja, yeah, auch 2010 nix, 2011 nix, 2012 so ein bisschen und dann, ja, willkommen. Implicit Bias, unwissenschaftliches. Ja, immer der Zeitraum ist immer so nach 2010, da geht's ab. Vorher sah es noch normal aus. Auch hier, Political Correctness ist ja eigentlich ein stehender Begriff. Hat immer leicht zugenommen, aber auch 2014, 13, da geht's ab, zack, ab nach oben. Also eindeutig in dem Zeitraum ging's los. Ja, Political Correctness. Ich finde das wahnsinnig interessant. Also gerade wenn du die Begriffe wie Privilege, White Privilege, Critical Race Theory, wenn du die zum Anfang, wo sie herkommen, also den Begriffen nachgehst und die dann plötzlich in der Zeitung überall sind, ich finde es wahnsinnig interessant. Und das sind jetzt auch Auswertungen gewesen von Querschnitt, entweder Zeitungen oder Magazine, bla bla bla, nicht irgendwie Blogartikel oder irgendwie sowas. War das nicht alles nur New York Times? Ja, hier geht es um einen. Hier kommen wir mal zu einer etwas ernsteren Sache. Und zwar in Australien. Ja, also das ist ein Video, das kann man sich angucken, wenn man will oder nicht. Das ist der, weiß gar nicht, ein Anwalt oder so von dem, der dazu ein bisschen was sagt. Im Endeffekt ist es Folgendes passiert. Die Büros von einem Journalisten sind komplett geransackt worden und der Computer von dem ist auch beschlagnahmt worden, und zwar mit einem sehr seltsamen Warrant, und zwar also mit einem sehr seltsamen mit einem sehr seltsamen Warrant im Endeffekt, dass die Daten alle gesichtet werden dürfen, gelöscht werden dürfen und verändert werden dürfen, bevor sie gerichtsfest zu Beweismaterial werden. Und das ist halt die Folge von so einer Antiterror-Richtlinie, die vor ein paar Jahren in Australien gemacht wurde. Und das wird jetzt so ein bisschen, also es ist extrem krass gegen die Pressefreiheit, muss man wirklich sagen. Also die ganze Sache, die Gründung ist extrem hanebüchen. Es wurde ein Fall vorgeschoben, der mit der eigentlichen Sache gar nichts zu tun hat. Im weitesten Sinne hat es auch wieder was damit zu tun mit der ganzen Julian Assange-Sache, sage ich jetzt mal. Ja, also vielleicht nicht direkt mit ihm, aber auch mit Whistleblowing und Aufdecken von unrechtmäßigen Sachen, die halt irgendwelche Regierungsmitglieder gemacht haben. Und da ist es natürlich klasse, wenn der Journalist irgendwelche Beweismaterialien vielleicht gegen die Leute gesammelt hat. Und wenn er vor Gericht gezerrt wird, dann können diese Beweismaterialien, bevor sie vor Gericht präsentiert werden, selektiv gelöscht werden. Es ist sehr praktisch. Also es ist ein krasses Unding, was da gerade passiert in Australien. Und das ist eigentlich eine Sache, über die sich die Journalisten weltweit wirklich aufregen sollten. Aber es gibt ja wichtige Themen, wichtigere Themen. Ne? Ja, Kunst ist zum Beispiel ein wichtigeres Thema. In dem Fall geht es um die Leipziger Jahresausstellung. Das wird von einem Verein veranstaltet und da sind Künstler aus ganz Leipzig zusammengeschlossen und die zeigen dann da ihre aktuellen Werke. Und da geht es um den Künstler Axel Krause, der in den sozialen Medien sich ablehnend gegenüber der Einwanderungspolitik der Bundesregierung geäußert hat. Und dann hat eine Gruppe von jungen Wilden, so habe ich das zumindest in einem dazugehörigen Fernsehbericht gehört, von jungen wilden Künstlern gesagt, ja, der muss weg. Daraufhin hat der Verein überlegt, dann haben sie ihn erst ausgeladen, dann wieder eingeladen und dann die ganze Veranstaltung abgesagt. Das war, weil dann, als sie ihn wieder eingeladen haben, fingen dann andere Künstler, irgendwie zwei Künstler haben dann relativ öffentlichkeitswirksam ihre Arbeiten von der Ausstellung zurückgezogen und es gab weiteren Hickhack. Und am Ende, nach der Absage, kam jetzt dann nochmal die 180-Grad-Wende. Diese Ausstellung findet statt und zwar ohne Axel Krause. Ja. Und ich habe bald auch ein Interview mit ihm gesehen und er hat halt gesagt, naja, es geht ja hier um Kunst, es geht ja nicht um den Künstler und all solche vernünftigen Sachen, aber das hat ihm wohl nichts genutzt. Und wie gesagt, er hat nicht irgendwie, der malt keine Hitlerbilder oder Gauland-Porträts oder so. Ne? Also nicht, dass seine Kunst hat jetzt keine Aussage in der Richtung. Aber soweit sind wir schon. Oh ja, soweit sind wir schon. Gute Überleitung. Von wem kam das? Keine Ahnung, aber krasse Geschichte. Da haben so irgendwie. Von Ewel, ich habe das so die Woche auch mitgekriegt, aber ja. Ja, gesehen habe ich das auch. Haben sie die für Glatzen gehalten oder was? Für Nazi-Glatzen oder was? Ich habe das nicht gelesen, habe ich es nicht, ehrlich gesagt. Nee, das Problem war, es gab wohl eine Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob es von der AfD war oder irgendwas anderes, die Chaoten nicht gemocht haben. Und die Leute sind mit Bussen dahin gebracht worden zu dieser Veranstaltung. Und einfach im Geiste, wie die Herrschaften halt sind, haben sie den Bus gesehen und haben den dann mit Sachen beworfen und Farbbeuteln und so. War aber halt kein Bus von dieser Veranstaltung, sondern war ein Bus voller Krebspatienten. Man weiß ja keine Ahnung. Aber man stellt sich halt nur mal ganz kurz vor, was passiert wäre, wenn rechte Militante sowas gemacht hätten. Dann hätten wir jetzt Lichterketten und Gedenktage, Reden und Mahnungen und so. Aber hierzu habe ich relativ wenig gehört, weil wer weiß ja, linke Gewalt ist aufgebauschtes Problem und so. Das Einzige, was ich gesehen habe, sind halt ein paar unappetitliche Rückmeldungen gewesen auf Twitter. Ja, die gingen alle in diese Richtung, ja, das sind doch eh Letztwähler, ist doch eh egal, so nach dem Motto. Ja, sehr unappetitlich. Da kommen wir auch noch zu. Ja. Ne, über Hate Speech schwadronieren, aber so Begriffe wie Letztwähler lustig finden. Also wirklich. Nee, darf ja jeder lustig finden, was er will. Er sollte dann nur halt nicht versuchen, anderen Leuten den Zynismus zu verbieten. Ah, genau, es ging um eine Investorenveranstaltung. Danke, Neo, für X aus dem Chat. Investoren, das ging irgendwie um halt. Wie heißt das? Gentrifizierung. Ja, in Berlin gehen die Lehrer aus, obwohl sie schon Quereinsteiger genommen haben. Und auch die gehen aus. Sie möchten nicht mehr die Leute in Berlin Lehrer sein. Das wird zu schwierig. Unter den Lehrern in Berlin sei eine Anzahl im hohen zweistelligen Bereich, die keine universitäre Ausbildung hätten, sagte Hasse. Einige wenige hätten sogar nicht mal Abitur. Ja. Ja, die Verhältnisse an Berliner Schulen sind ja legendär. Zwei Drittel der 2700 eingestellten Lehrkräfte, die in Berlin eingestellt wurden, haben kein klassisches Lernstudium absolviert. Meine Fresse. Tja, ich kenne einen, und hinterher sind sie keine Lehrer geworden, weil sie keine Lehrstelle gefunden haben. Aber nach Berlin zu gehen, ich glaube, das hat den meisten auch nicht vorgeschwebt. So. Lehrerin rechnet mit Schulsystem ab. Die Jungen sind die Verlierer. Ja, das hatte ich auch mitgebracht. Und ja, das ist eben genau, wie es da steht. Sie hat allerdings auch noch zwei Söhne, die Frau Lehrerin, die da mit dem Schulsystem abrechnet. Das ist mehr so ein Lesetipp, weil die hat ganz schön lange, ein langes Interview gegeben und da ein paar Detailfragen sozusagen beantwortet wurde. Und da der Haken ist, ja, und häufig ist es eben dieses Stillsitzen oder auch die Geschichten, die in den Büchern eben jetzt den Mädchen mehr entgegenkommen und so weiter. Also das ist mehr so als Lesetipp gewesen hier. Lehrerin. Denn so schnell wird es ja doch nichts ändern. Die GEW hat das jedenfalls noch nicht so wahrgenommen, das Problem. Haben wir ja auch schon mal vorhin. Ja, hier haben wir den Fall, dass 2500 Ausländer trotz Ausreisegeld wieder zurückkommen. Und zwar haben wir, 100.000 abgelehnte Asylbewerber, die seit 2014 Geld dafür bekommen, dass sie Deutschland wieder verlassen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht. Kehrt mehr als 2% von ihnen später wieder nach Deutschland zurück und stellten erneut einen Asylantrag. 2506 Personen von 102.761 abgelehnten Asylbewerbern, die freiwillig ausgereist waren, haben nach ihrer Wiedereinreise in den Jahren 2017 bis 2019 einen Asylfolgeantrag gestellt. Heißt es in der Antwort, die der deutschen Presseagentur vorlegt. Fand ich interessant. Ich meine, wie zahnlos. 2% dabei lässt mich überlegen, weil 2%, das kann vielleicht sogar Berechtigung haben. Ja, vielleicht sind sie nach Hause zurückgekehrt und dann haben sie gemerkt, oh Gott, ich bin ja doch nicht sicher. Also 2% hört sich nach gar nicht so einer. Nur die 100.000, die von dieser Regelung profitiert haben, das ist natürlich eine Knallerzahl. Da kommen dann auch diese Zahlen halt überhaupt hoch. Ja, das ist. Aber war das denn jetzt überhaupt so? Waren das nicht 100.000 jetzt diese Gesamtzahl der Leute irgendwie? Oder? Das ist gar nicht so ganz verstanden. Hier steht 100.000 abgelehnte Asylbewerber. Achso, haben Geld dafür bekommen. Okay. Alles klar. Ja, aber wenn die doch schon abgelehnt sind und noch Geld von uns bekommen haben, warum zum Teufel? Also wie können gesagt, die dann hier nochmal? Da würde ich wieder sagen, da sind die 2% sind so eine geringe Anzahl von der Gesamtzahl, dass, wie gesagt, vielleicht, ich bin jetzt einfach ja, mal vor allem Albaner und Serben. Möglichen, die haben dann gemerkt, oh Gott, das Haus, wo ich früher war, da ist jetzt eine kriminelle Gang drin und ich bin hier nicht mehr sicher oder was auch immer. Es kann ja sein. Und das in Albanien und Serbien. 100, es zeigt halt, dass wirklich was schief läuft. Weil an sich sind die Leute ja ausreisewillig, sonst würden sie das Programm nicht in Anspruch nehmen. Und dann läuft einfach wirklich was mit den administrativen Strukturen nicht. Wenn der Staat das nicht gebacken bekommt, die Leute, die das ja offensichtlich willig machen würden, in Anspruch zu nehmen, also so viel Geld bekommen die jetzt auch nicht. Ja, das ist schon unglaublich, was das für ein Missmanagement ist. Hier wurden zwei Männer in Kreuzlingen aus Gambia mit über 400.000 Euro im Reisegepäck einkassiert, sage ich jetzt mal, vom Zoll. Und ich habe jetzt da sozusagen meine Vermutung, dass wir eben so organisierte Verbrechen aus Afrika bekommen, was gerade stattfindet. Das wird zwar explizit nicht im Artikel erwähnt, aber das ist so das Geschmäckle, was ich dabei habe. Weil zwei Leute mit 400.000 Euro, die hatten auch über 100 Handys und 10 Tablets dabei. Von dem Scheich, der gestorben ist oder so, Mir so E-Mails, die man immer kriegt, da steht sowas drin. Ja, und das waren dann solche Leute, die das Geld bringen wollen. Ja. Naja, aber ich weiß nicht, 400.000 Euro finde ich jetzt nicht wenig, so in der Reisetasche irgendwie, weiß, keine Ahnung. So, er riecht nach organisierten Verbrechen, aber vielleicht liege ich auch falsch mit meiner Paranoia. Ja, aber wir können sicherlich auch noch andere Geschmackssorten organisiertes Verbrechen gebrauchen, nachdem wir jetzt hier die diversen osteuropäischen Mafias haben, die Italiener. Warum nicht auch noch jemand dazu nehmen? Die Osmanen. Willst du mir sagen, dass niemand 400.000 Euro im Reisegepäck braucht? Ja, vor allem müsste er ja Möglichkeiten haben, dir nachzuweisen, dass er das legal erworben hat. Das ist ja das Problem, das du hast, wenn du mit 400.000 Euro beim Grenzübertritt aus der Schweiz oder in die Schweiz erwischt wirst. Ja, okay. Stimmt wohl. Hier haben wir eine, ja, ist das eine Studie, könnte man schon sagen, aber Kriminalität in Deutschland im Spiegel der Pressemitteilung der Alternative für Deutschland. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum man diese Studie gemacht hat, weil es kommt natürlich das raus, was man erwarten würde, dass die AfD proportional öfter über Straftaten berichtet, an denen ausländische Täter beteiligt sind zum Beispiel. Aber im Ernst, dafür braucht man dann eine Studie oder was? Das ist mir schon ein bisschen. Wenn du runter scrollst, kannst du mal ein paar Grafiken zeigen, zum Beispiel, wen die AfD in ihren Posts für Missstände verantwortlich macht. Das sind zu 20% die Parteien, zu 19% die Bundesregierung, Landesregierung zu 10%, einzelne Politiker 15%, Behörden 10%, Medien 8%, sonstige 9,5%. Oder hier, wie dass die AfD einen anderen Blick auf Rechtsextremismus hat als das BKA. Wieder, ja, hätte mich jetzt nicht verwundert, dass die weniger solche Dinge sehen. Ja, vor allem, da stand im Text, das habe ich im Vorbeiscrollen gelesen, die erwähnen die Sachen, aber distanzieren sich sogar ausdrücklich davon. Also, das sind dann ja nicht sehr aussagekräftige Zahlen. Was wird denn hier überhaupt gezeigt? Ja, wenn hier islamischer Terror neben rechtsextremen Terror gemacht wird und dazu steht dann, okay, vom rechtsextremistischen wird sich distanziert, das ist irgendwie dann ein sehr sinnloser Vergleich. Aber gut. Die Nationalität von Tatverdächtigen. Bei der AfD waren 46,8 mal Ausländer und nur 50,7% mal hier Deutsche beteiligt. Nee, 50% unbestimmt, 2,5 Deutsche. Entschuldigung, so rum. Das ist doch trotzdem nicht Sinn, oder? Also ich meine, dass klar die AfD, die eine einwanderungskritische Linie fährt, dass die halt eher dann von Sachen berichtet, die Menschen getan haben, die halt hierher eingewandert sind. Das ist ja irgendwie auch klar. Ja, also im Grunde genommen ist es ja klar, dass die überproportional diese Sachen rausgreifen aus der ganzen Sache. Ich denke mal, das ist, die AfD beruft sich ja hauptsächlich auf Polizeiberichte auch, ja, um selber irgendwie sich den Vorhang des Unparteiischen zu geben, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und das ich glaube, das gefällt der Polizei nicht so gut, nicht so, ja, dass sie sich missbraucht fühlen an der Stelle. Und deswegen haben die vielleicht so eine Studie zu machen, um zu sagen, so, ja, die berufen sich zwar auf uns, aber die zitieren uns ja nur selektiv. Ja, also das spielt, denke ich mal, auch eine Rolle, warum so eine Studie überhaupt angefertigt wird, weil das Ergebnis ist relativ klar, ne? Und beim Fazit heißt es dann, eine übertriebene Kriminalitätsfurcht ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in hohem Maße schädlich. Sie beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität des Einzelnen, sondern beschädigt den Gemeinsinn und führt zu einem Verlust des Vertrauens in staatliche Institutionen. Ja, also der AfD vorzuwerfen, dass sie halt Dinge stärker hervorsetzt und ihr dadurch vorzuwerfen, die Gesellschaft zu destabilisieren, ist schon so ein bisschen, als würde man den erschießen, der einem die schlechte Nachricht bringt. Aber gut. Mach mal kriminalpolizeiliche Zeitung. Ja, kommen wir nun zum Bundestag, wo ich auch eine Rede von einem AfD-Menschen zeigen möchte. Es geht um das Thema Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wäre die Bundesregierung ihrer Namensgebung treu geblieben, dann wäre dieser Gesetzentwurf nach dem Gute-Kita-Gesetz und dem Starke-Familien-Gesetz jetzt das alles für die Ausländergesetz. Ihr vorliegender Gesetzentwurf wirft munter die unterschiedlichen ausländerrechtlichen Aufenthaltsbestimmungen durcheinander und möchte möglichst vielen Ausländern Sprachkurse bezahlen, ganz unabhängig davon, ob diese Menschen in Deutschland bleiben dürfen oder nicht. Duldung ist nach der Definition des deutschen Aufenthaltsrechts eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern. Unserer Meinung nach brauchen ausreisepflichtige Ausländer keine Sprachkurse, sondern Flugticket in die Heimat, meine Damen und Herren. Und hätte sich diese Regierung an ihren Amtseid gehalten und den hunderttausendfachen Straftaten des illegalen Grenzübertrittes nicht mit einem milden Lächeln zugeschaut, dann müssten wir über so etwas wie einen Gesetzentwurf gar nicht reden. Aber statt aus Ihren Fehlern zu lernen, setzen Sie jetzt ja noch einen drauf. Sie sprechen schon wieder neue Verlockungen und Segnungen aus, um noch mehr Menschen zu einer gefährlichen Reise übers Mittelmeer zu bewegen und sich von gewissen und seelenlosen Schleppern ausnehmen zu lassen. Sie schaffen weiterhin Anreize und Sie suggerieren eine angebliche Willkommenskultur, die auch noch den letzten Analphabeten aus Afrika zur Reise nach Deutschland motivieren soll. Mit Paragraph 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes hat das nichts mehr zu tun. Es hat durchaus gute Gründe, warum das Ausländerrecht Unterschiede nach Aufenthaltsstatus macht. Und nur weil Sie hier in Ihren One-World-Fantasien gefangen sind, sollten Sie nicht ein ganzes Land in Sippenhaft nehmen, meine Damen und Herren. In Ihrem Gesetzentwurf schaffen Sie für nahezu jeden, der irgendwie deutschen Boden betritt, die Voraussetzung für staatlich finanzierte Deutschkurse. In Ihren Augen ist das die Grundlage für den Eintritt in den Arbeitsmarkt. Und beim ersten Blick darauf könnte man ja meinen, ja klar, ohne Sprachkenntnisse wird es schwierig. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass heute schon über 50% der Teilnehmer dieser Sprachkurse entweder überhaupt nicht auftauchen oder schon nach kürzester Zeit den Kurs abbrechen. Bei Teilnehmern, die zum wiederholten Mal an so einem Kurs teilnehmen, liegt die Quote der Abbrecher sogar bei knapp 75%. Und das sind die Zahlen der Bundesregierung. Sie verkaufen uns diesen Entwurf ja als Teil Ihrer tollen Fachkräftestrategie, die dafür sorgen soll, dass der Fachkräftemangel in Deutschland, der tatsächlich in bestimmten Berufsbildern besteht, gelindert werden soll. Ich bin gerne bereit, über sinnvolle Maßnahmen zur Bekämpfung eines Fachkräftemangels mit Ihnen zu diskutieren. Aber vorher sollten wir doch mal klarstellen, die sogenannten Fachkräfte, die Sie mit Ihren Methoden und Anreizen anwerbern, die wandern doch nicht in unseren Arbeitsmarkt ein, sondern nahezu alle in unser Sozialsystem. Sie holen ja eben nicht den vietnamesischen Arzt hierher, sondern den Glücksritter vom Balkan, der sich hier in Deutschland die schiefen Zähne richten lässt, meine Damen und Herren. Und Ihre 2 Millionen Raketentechniker, Ingenieure und sonstigen Fachkräfte, die Sie seit 2015 importiert haben, die sind doch größtenteils schon im Sozialsystem gelandet. Ja, ich wollte es noch mal zu Ende fahren lassen und dann könnt ihr noch mal sagen. Ja, sorry, aber das musste ich jetzt mal anmerken. Das ist schon sehr ziemlich mieses Niveau, was der hier vorträgt. Oh, da kann seine Krawatte nicht drüber hinwegtäuschen. Landet. Und eins ist doch auch klar: Der kriminelle Messerstecher wird doch kein besserer Mensch, wenn er in Zukunft dank Sprachkurs die Polizei dann auf Deutsch beleidigen kann, meine Damen und Herren. Aber lassen Sie uns doch kurz über die Finanzierung Ihrer Träumereien sprechen. Sie geben doch heute schon allein in diesem Jahr 667 Millionen Euro für Integrationskurse aus. Dazu kommen weitere 470 Millionen für berufsbezogene Deutschsprachförderung. Bis 2024, hören Sie doch mal auf, so zu schreien, bis 2024 möchten Sie zusätzlich noch mal 118 Millionen Euro ausgeben. 118 Millionen. Das wären beispielsweise 235.000 neue PCs für Schüler an deutschen Schulen. Das wären knapp 500 brandneue Sportplätze, wo man sich den Frust über Ihre Politik abtrainieren könnte. Sie könnten mit 118 Millionen Euro könnten Sie Kita-Plätze schaffen, Sie könnten den Naturschutz fördern oder die Infrastruktur im ländlichen Raum verbessern. Alles sinnvolle Investitionen, für die nach Ihrer Lesart ja grundsätzlich nie Geld da ist. Aber ich sage Ihnen was, selbst wenn Sie jedem deutschen Bürger von diesem Geld ein Hanuta und eine Capri-Sonne kaufen würden, wäre das immer noch eine bessere Investition wie dieser Gesetzentwurf. Aber es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Ihnen die Menschen, die schon länger hier leben, nicht so sehr am Herzen liegen. Aber wenn Sie das Geld schon unbedingt für Fremde ausgeben wollen, wie wäre es dann damit, dass sie dieses hart erarbeitete Geld der Steuerzahler für die Menschen ausgeben, die tatsächlich zu Recht hier sind. Die Menschen, die vor Krieg oder Terror wirklich geflohen sind oder die wegen ihres Glaubens oder der politischen Einstellung verfolgt wurden. Wir als AfD-Fraktion stehen an der Seite dieser Menschen. Aber die Glücksritter, die Ausreisepflichtigen, die IS-Kämpfer und die Sozialhilfetouristen, für die gibt es eine Lösung, das Abschieben, Abschieben, Abschieben. Wie Sie sich vorstellen können, lehnen wir Ihren Gesetzentwurf natürlich ab. Herzlichen Dank. So, liebe Kolleginnen. So, Heiligsblechle. Ich mit den Sportblitzen war schon nicht schlecht. Ja, also wirklich sehr, sehr unterstes Niveau, was sehr schade ist, weil er ja einige Sachen gesagt hat, die nicht total hirnlos waren. Nur durch seinen Stil überdeckt er jeglichen sinnvollen Ansatz, den man daraus hätte greifen können. Also bekomme ich jetzt eigentlich eine Capri-Sonne oder ist das nur so ein rhetorisches Spiel? Ich glaube, das wird nicht. Aber echt, Hanuta und Capri-Sonne, die offiziellen AfD-Snacks, die werden jetzt boykottiert oder was? Aber so schlimm fand ich das jetzt nicht, was der da gesagt hat. Klar war das jetzt nicht ganz niveauvoll, aber die werden ja auch nicht teilweise schon sehr hart, also mit den schiefen Zähnen und so, also bitte. Es gibt auch genug. Ich möchte erinnern, weil er hatte an die Debatte, er hatte ja was Sinnvolles zu sagen und das hat er damit kaputt gemacht. Ja, die Frau Roth hat auch noch was zu sagen dazu. Vormittags des 70 Jahre Grundgesetz an den Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und schiefe Zähne oder nicht? Und ja, es gibt keine Zwischenfrage. Und ich bin sehr sicher, dass die Rednerinnen und Redner, die ihre Rede jetzt zu Protokoll geben, wissen, was man menschenwürdige Sprache nennt. Bei manchen habe ich da erhebliche Zweifel, dass sie wissen, was Entgrenzung von Sprache anrichten kann. Die Rede des Kollegen Marc Entschuldigung. Parlamentspräsidentin nicht neutraler sein? Ja, absolut. Nee, ich glaube, scheinbar nicht. Wenn sich irgendwelche Politiker durch ihre Wortwahl selbst ins Bein schießen, so, dann haben sie sich selbst in ihren eigenen Argumentationen geschadet. Weißt du, so, das ist das Problem von der bösen Sprache, wie sie die da gerade hinstellt. Aber Sprache selbst ist interpretationsbedürftig, okay? Du kannst irgendwie Worte sagen, aber andere Leute müssen es erstmal interpretieren können. Also, das ist schon ein Standard für den Bundestag, finde ich, den darf man nicht unterschreiten. Das ist so ein bisschen mit dem Beispiel auch geschehen, mit dem Rumänen mit den Zähnen oder so, aber das ist nicht so ein Ordnungspferd. Das ist einfach viel zu lächerlich. Also, ja, der Typ hat sich auch eigentlich selbst. Sie haben ihre eigenen Moralvorstellungen auf den Bundestag und das ist schon eine Frechheit. Ja, auch da, ne, wenn ich mir zum Vergleich halt immer überlege, den ganzen Krempel, den die erzählen, diese ganzen Frauendebatten und so, ne, da ist ihnen auch kein Beispiel zu bescheuert. Und da sagt aber auch keiner so, denk mal an die Menschenwürde. Es wird halt wirklich einfach nur so diese Achse gewählt von entmenschlichender Sprache oder so Sprache ist Gewalt. Und darüber wird nicht diskutiert, weißt du? So, warum kann man nicht darüber mal diskutieren, dass irgendwie Sprachwahl, so, wo hat denn Claudia Roth da ihre Annahmen her bestätigt bekommen? Dass, so die Aus dem Kurs für gewaltfreie Kommunikation. Ja, toll, klasse. So, weil, weißt du, ich finde es echt seltsam, weil ich habe immer das Gefühl, wenn Leute mir sagen, die Wortwahl, wenn man sie verbessert, weißt du, dann ist das gesamte Thema wirklich auch verbessert worden. Dann denke ich mir, okay, ja, dann, wenn man in die Zeit der Sklaverei zurückgeht, anstatt zu den Schwarzen dort irgendwie sagt, ja, ihr seid Farbige, ja, dann hat man deren Sklavereizustand nicht irgendwie minimal verbessert. Ich ja, mein, ist gut, OPEX, bitte jetzt nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Nein, ja, noch ein paar, also. Und ich frage Sie noch was, weil Sie ja das permanent im Modus des Moralischen machen. Wenn Sie hier, und Sie haben das gute Recht, sich so aufzuregen, bei jeder Frage von Abschiebung uns vorwerfen, wir brächen die Menschenrechte. Warum schieben Sie dann ab in Baden-Württemberg? Warum ist das in Hessen die Praxis? Warum hat die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein ein Abschiebehaftgesetz beschlossen, bei dem übrigens auch Kinder und Familien im Ausnahmefall inhaftiert werden können? Das werfe ich Ihnen nicht vor. Aber diese Doppelmoral werfe ich vor. Es ist gut, Es ist gut, für Rechte zu kämpfen. Aber manchmal gibt es einen ganz schmalen Grat zwischen Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Es ist gut, Würde zu betonen. Aber es gibt ebenso, und ich habe mir das lange genug in unzähligen Ausschusssitzungen angehört, es gibt eben auch einen sehr schmalen Grat zwischen Heiligkeit und Scheinheiligkeit. Und der ist hier überschritten. Daher hoffe ich, hoffe ich sehr, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit der Position endlich einmal wieder in der Lage sind, uns pragmatisch und humanitär mit der zentralen Zukunftsfrage der Migration auseinanderzusetzen. Und wenn wir nicht wollen, dass an Grenzen generell zurückgewiesen wird, was wir eben nicht wollen als Sozialdemokraten, wenn wir kein neues Nauru nach Modell Australiens wollen, wenn wir nicht wollen, dass Europa zur Festung mit Mauern wird und wenn wir erst recht nicht wollen, dass Menschen im Mittelmeer verrecken, weil wir die Seenotrettung verhindern, wenn wir all das nicht wollen, müssen wir eben nicht nur Fluchtursachen bekämpfen, sondern wir müssen auch dafür sorgen und Menschen in der Zukunft davon abhalten, die keine Perspektive haben, in diesem Land eine Aufnahme zu finden, die keine Perspektive auf Asyl haben, sich in die Hände von Schlepper zu bewegen und sich auf die Reise zu machen. Das ist... Ja, das ist was? Ja, das ist müssten wir uns jetzt die ganze Rede nochmal anhören. Aber das war der Herr Lind, der ja, glaube ich, auch schon hier zwei, dreimal vorgekommen ist oder so. Der ist ja auch immer ganz vorne mit dabei, sich über Zeug aufzuregen, wo es nicht so ganz passend ist. Und die hat da jetzt sogar einen Applaus von der AfD-Fraktion bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Also, ja, aber das war Kritik an den Grünen auf jeden Fall. Und dieses Video hier ist auch massig verteilt worden bei Twitter, meistens mit dem Kommentar, ich verteile ja sonst nie was von der SPD, aber heute mal irgendwie, ja mit vernünftiger Einstellung. Das stimmt ja auch, auf dieser Unterschied zwischen CDU und Grünen, das ist ja gar nicht so weit her, weil die arbeiten doch schon in 7 oder 8 Landesparlamenten zusammen, ne, zum Beispiel. Ich denke mal, das kommt auch von den Erfolgen der dänischen Sozialdemokraten, die mit einer deutlich weiter rechts verorteten Linie halt die Wahl mehr oder weniger sehr gut bestanden haben, im Gegensatz zu unserer SPD. Vielleicht weckt das so ein bisschen Träume davon. Das hier, ich weiß gar nicht, ob ich davon groß was abfahren soll. Das ist ja auf jeden Fall ein Bericht über den Prozess gegen diese wunderbare NGO namens Jugend rettet. Über die hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Die waren ja auch mal bei dieser TinCon damals. Da sind die uns, glaube ich, das erste Mal aufgefallen. Ne, also auch so eine gehypte Veranstaltung, Jugend rettet. Und ja, die stehen jetzt halt da in Italien wegen Schlepperei halt oder wegen Begünstigungen davon oder so. Stehen die halt vor Gericht und das ist ein Prozess, der sich da jetzt irgendwie hinzieht. Und das Boot von denen haben sie auch irgendwie beschlagnahmt. Das kann nicht mehr in See stechen und so. Und das ist jetzt hier ein Beitrag von Öffentlich-Rechtlichen mit meines Anfisch, Willi Pullover, der auch halt eben eigentlich nur mit dem Tenor, so nach dem Motto, ja, was machen wir denn mit denen, die sind jetzt hier vor Gericht und so. Und auch ohne jeden, also ohne diesem ganzen Verfahren, auch nur den geringsten, irgendwie einen Punkt zu machen, dass das vielleicht auch gerechtfertigt sein könnte oder so. Ne, also, ja. Wie das Verfahren gerechtfertigt gegen die jungen Leute, die nichts weiter wollten als eine bessere Welt. Du bist so ein herzloser alter Mann, Chris. Ja, das stimmt natürlich. Ja, der Herr Seehofer, der hat auch mal wieder einen schönen Bock geschossen, zumindest hinreißen lassen, irgendwie zu sagen, so ja, man muss die Gesetze halt kompliziert machen, habe ich gemerkt. Und deswegen müssen wir da auch noch jetzt irgendwie dieses Datenaustauschgesetz an dieses Migrationspaket dranhängen, was sie jetzt am Freitag was, glaube ich, besprochen haben im Bundestag. Ich weiß es auch gar nicht. Ich glaube, es waren irgendwie drei Sachen. Das ist von, kompliziert genug, die sie immer benutzen. Das waren drei Sachen, von denen zwei irgendwie durchgekommen sind. Und ja, das hat auch dazu geführt, dass die Grünen und die Linksfraktion direkt erstmal am Anfang der Sitzung das ganze Thema absetzen wollten von der Tagesordnung und sich damit erst nochmal beschäftigen. Das hat aber nicht funktioniert. Und wenn ich das richtig mitbekommen hatte, waren das, glaube ich, von diesen drei Sachen, die sie jetzt gemacht haben oder machen wollten, sind zwei durchgekommen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob dieses, was hier als Migrationspaket bezeichnet wird, ob das jetzt diese drei Sachen bezeichnet hat oder nur eins davon oder so, das weiß ich jetzt nicht. Müsste man sich nochmal im Detail angucken. Ich habe das nur überfliegen können. Ja, die Frau Banaschuk hat sich mal wieder über GEMAgate geäußert. Sie sagt, schön, dass 5 Jahre nach GEMAgate einer international verletzten Hassbewegung, Citation Needed, die das FBI beschäftigte, was mal wieder so diese Standardfloskel ist, um nicht zu sagen, dass das FBI da irgendwas bei rausgekommen hat, weil ist ja nicht, das auch mal in Deutschland ankommt. Nicht schön, dass die Frage Gamer als gefährliche Gruppe ja vorausstellt. Weltweit sind das nämlich ganze 2,3 Milliarden Menschen. Und es ging hier konkret um diesen Artikel hier, mit dem, das ist ein Interview mit dem Verfassungsschutzchef von Hamburg. Und dieses Interview fanden also Leute aus dieser Clique auf jeden Fall ganz besonders toll, weil der sich hier halt drauf beschränkt oder größtenteils den Fokus drauf legt auf diesen Rechtsextremismus und auch quasi sagt, dass ja diese ganzen extremistischen Sachen immer normaler werden und so. Und das sind halt so Talking Points natürlich, diese Leute wie die Frau Banaschuk, wie man da ja auch eben gelesen hat, halt schon länger raushauen und irgendwie meinen, dass alles mit allem zusammenhängt und so. Aber auf der anderen Seite wundert sie sich dann auch wieder, dass man dann erst irgendwie meint, dass mit Gaming und irgendwas im Internet und so da Leute radikalisiert werden, dass irgendwie in der Mitte damit ankommt. Aber im Endeffekt ist es ja genau das, was sie die ganze Zeit irgendwie behaupten. Ne? Also weiß ich dann nicht, warum man sich dann auf der anderen Seite wieder drüber wundert, dass die Leute das dann meinen. Gamers sind latente Gefährder. Na, die müssen einfach lernen zu unterscheiden. Gamepferde. Gute Gamer und böse Gamer. Das sind die Gamepferde. Naja, war einen kleinen lustigen Techno-Fail. Und zwar, was passiert, wenn die Polizei bei den elektronischen Fußfesseln keine Inhouse-Technik mehr benutzt, sondern einfach irgendein System benutzt, was Over-the-Air-Updates bekommt, ja, und dann kommt ein Update nicht durch und auf einmal werden hunderte von Kriminellen nicht mehr auffindbar, weil deren Fußfessel nicht mehr funktioniert. Also tatsächlich ist es so gewesen, dass die meisten der Kriminellen nicht gemerkt haben, dass ihre Fußfessel aufgehört hat zu funktionieren und sie sind einfach wieder brav zurückgekommen. Aber es gab halt schon ein, zwei Leute, die dann das ausgenutzt haben. Aber sind auch wieder später gefasst worden. Aber das zeigt einfach nur die Technikgläubigkeit und also billige Batterien reingemacht. Die Robustheit von dieser Technik. Also ich kann einfach nicht verstehen, es wird immer so getan, wenn irgendwie Einsatztechnik von der Feuerwehr oder Polizei gezeigt wird, oh, das ist so alt, das ist veraltet, bla bla. Ja, das ist veraltet, aber es funktioniert im Notfall auch. Ja, und hier hat man ein System, was einfach, weil ein Update nicht eingespielt wurde, einfach aufgehört hat zu funktionieren. Peng. Ja, und kein Redundanz, nichts, einfach. Und es ist eine sicherheitsrelevante Technik, weil es halt eine Fußfessel für Kriminelle ist in Holland. Ja. Nun ja. Also einfach nur als kleine Meldung, Black Mirror-Meldung. Wir leben ja schon in Black Mirror. Ja. Die neuen Folgen von Black Mirror sind auch raus. Sehr schön. Lugne, der rote Faden, nicht rote Socken, Rentner, gebt das Wahlrecht ab und den Führerschein gleich mit, denn für beides gilt, die Alten gefährden die Jungen. Was wir brauchen, ist eine Episodie der Jugend. Unglaublich, oder? Also, wenn ich dann noch diese grinsende Fresse da rechts dazu sehe, dann weiß ich schon alles, wirklich. Seniorin kracht in Schaufenster, Rentner fährt in Menschenmenge. Wir alle kennen diese Unfallmeldungen. Das gab es ja auch in dieser Woche. Immerhin müssen Führerscheine in der EU inzwischen alle 15 Jahre neu beantragt werden. Aber verpflichtende Fahrtauglichkeitstests, ach nö. Ja, dann möchte die Tante da einfach mal entscheiden, dass Rentner in Zukunft doch besser früher den Lappen abgeben. Weil ja Rentner auch nämlich, wie sie sagt, mit Blick auf die Straße wählen und andersrum. Rentner wählen mit Blick in den Rückspiegel und Leute wie sie, so junge, dynamische, die wählen mit Blick auf die Straße. Die Zustimmung für die Grünen, die bei den unter 60-Jährigen vorne lagen und bei den Erstwählerinnen so viele Stimmen holten wie Union an der SPD zusammen, sank antiproportional zum Alter der Wählenden. Bei der CDU verhielt es sich genau andersrum. Und daraus leitest du jetzt ab, Johanna Roth, dass man den Menschen das Wahlrecht, weil die nicht das gewählt haben oder nicht genug Leute das gewählt haben, was sie gerne gehabt hätte. Alter Schwede. Ja, ziemlich offensichtlich. Dass man es nicht selber merkt, ne? Dass es irgendwie komisch ist. Und ich frage mich halt, ob ich würde gerne mit der Frau Roth irgendwie so einen Termin machen in 40 Jahren und sie dann nochmal fragen, was sie von der Idee hält. Wie das so ist, ohne Wahlrecht und ohne Führerschein für sie dann. Ob sie das, ich meine, sie wird ja dann freiwillig abgeben, nehme ich an, wenn sie das heute fordert. Ja. Aber welches Auto willst du denn dann fahren und bei welchen Wahlen willst du denn dann wählen in 40 Jahren? Du bist aber optimistisch. Ich fahre ja eh kein Auto. Ja, ich meine jetzt so generell als die Dame. Ich denke, da wird nicht mehr gewählt. Dann kommen alle zum großen Jazzhands statt Wahlen Festival und dann machen alle Jazzhands und dann regieren weiter die Leute, die fürs große Gute sind. Der Wahltag heißt dann Haltungstag. Da können alle Leute einen Aufsatz drüber schreiben, wie gut die Grünen sind. Mhm. Und Jazzhands machen. Apropos Jazzhands, Plagiatsvorwürfe, der macht keine Jazzhands mehr. Bei Wikipedia abgeschrieben, Hamburgs Ex-Innensenator Michael Neumann verliert Doktortitel. Autsch. Ja, wie, der hat wirklich bei Wikipedia für seine Doktorarbeit abgeschrieben, oder was? Mhm. Laut dem besten Bescheid. Es ist wirklich nicht zu glauben, ey. Ja, ein bisschen billig. Ja, wie viele Leute haben ihre GEMA-Gen-Forschung von Wikipedia abgeschrieben? Ja, viele, ja, stimmt. Ja, hier ist noch so eine junge Frau, die sich ein bisschen keck hervortut und der SPD die Leviten liest und er meint, lesen zu müssen. 20 Jahre ist er alt. Ja, witzig war eigentlich eher so das Video, ne, der Artikel dabei. Ja, das Video habe ich auch gesehen. Ja, also erstmal fand ich es ein bisschen erschreckend, dass solche Leute bei der Welt arbeiten, aber gut. Und das ganze Ding war eigentlich auch so ein bisschen drüber aufregen, dass die SPD nicht die Grünen sind, sage ich jetzt mal. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, richtig, der Artikel ist ja gar nicht so richtig, ist nur das Video. Also muss man nicht anmachen, aber kann man vielleicht auch gucken. Nee, mache ich eh nicht, weil es ja auch urheberrechtlich geschützt von den Herrschaften. Und solange wir dann wieder nichts Besseres zu sagen haben, außer Pui, guck mal die oder so, reicht das, glaube ich, nicht ganz. Ja, Marxismus. Ja, immer ein Artikel von Johannes, he's a good boy. Kann der Erwerb dieser Medien steuerlich geltend gemacht werden? Ein offensichtlicher Meinungsartikel. Hier steht überall Meinung, Meinung, Meinung. Das ist sehr schön. Es ist ja nicht in jedem Nachrichtenartikel so, dass man auch direkt sieht, ist das Meinung oder ist das jetzt Nachrichten? Das ist ein Meinungsartikel. Und der Artikel bespricht im Endeffekt die Medienlandschaft und wie bestimmte Themen im Endeffekt von Zeitungen, Nachrichtenagenturen und auch den öffentlich-rechtlichen Medien sehr einseitig politisch gefärbt dargestellt werden, mit einem sehr starken grünen Einschlag. Ich denke mal, jeder, der offenen Auges durchs Leben geht, merkt das, dass das so ist. Und ja, der formuliert das ja alles ganz aus in einem sehr spitzen Text, weil der ganz interessant ist und das Ganze mündet halt darin so nach dem Motto so, ja, Wie sieht es denn aus? Dann, also sind die jetzt Teil der öffentlich-rechtlichen Medien? Machen die öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt noch einen Sinn? Ah, eine sehr interessante Frage. Ja, wenn ich mir die Presselandschaft angucke, da denke ich mir auch immer nur so, was haben die irgendwie was anderes zu tun, außer irgendwie Pressemitteilungen umzuschreiben, Sachen aus der New York Times und Washington Post zu übersetzen auf Deutsch oder irgendwelche politischen Thinktanks zur Meinung kommen zu lassen? Das ist doch 90% von allem, was ich in den deutschen Medien mittlerweile sehe. Das ist wirklich traurig. Ja, ich finde mittlerweile aber auch, dass so wie Tagesschau mit diesem Faktenfinder und so, dass da ganz schön viel Propaganda gemacht wird. Also nicht nur an der Stelle, ne? Aber auch hier an anderen Stellen eben. Aber viel Propaganda eben. Das mutet wie so ein Erziehungsversuch an und das geht mir ein bisschen auf den Senkel. Ja, ich bin keine 12 mehr oder so. Eine Studie von 212 tonangebenden Nachrichtenorganisationen in Europa und den USA hat ergeben, dass mittlerweile 69% Zeitungen eben ein Online-Bezahlmodell verwenden und die Zahl ist auf 69 von 5,5% gegangen in 2 Jahren. Was ich ziemlich interessant finde, weil wenn die jetzt mittlerweile für ihren Online-Journalismus dann auch den Anspruch erheben, damit Geld zu verdienen, dann führt das. Ja, ich bin wahrscheinlich naiv, aber vielleicht zu besserem Online-Journalismus. Ich glaube es zwar nicht, aber ich hoffe es. Ja, weiß ich nicht, ob das Hoffen angebracht ist, aber ja. War auf jeden Fall interessant, dass von 5,5 auf 69 die Zahl hochgegangen ist. Und die FDP blockiert Entscheidungen über eine automatische Anhebung des Rundfunkbeitrags für ARD und ZDF, was ich sehr gut finde. Doch mal was Sinnvolles. Allzu viel mehr steht in der News auch nicht, außer dass das Gesetz wieder vorgetragen werden soll. Und ich hoffe, dass die FDP das wiederum dann weiter blockieren kann. Ich wollte vielleicht noch dazu sagen, es geht um die Länder, bei denen die FDP an der Regierung beteiligt sind. Und diese Erhöhung war so gedacht, dass es quasi an die Inflation gekoppelt ist. Ne. Ja, das hätten die gerne. So wie die gerne, ey. Die Frechheit ist das. So wie die Gehälter und die Renten doch auch, oder? Ja, eben. Können wir nicht gleich an Einhorn koppeln oder an Regenbogen oder irgendwas? Wär sinnvoller. Ach ja, Verschlüsselung in 5G, das Rennen ist verloren. Die Innenminister wollen die Sicherheit von 5G schwächen, um Behörden die Möglichkeit zum Abhören zu geben. Experten mahnen, das ist längst passiert. Das habe ich ja auch schon gesagt, weil 5G wird so ziemlich auf alles geschissen, was irgendwie an Vorschriften und an Sicherheitsregularien davor herrscht. Ich erinnere nur an den zuständigen EU-Kommissar, der gesagt hat, so ja, für 5G setzen wir das Vorsorgeprinzip außer Kraft. Ja, also der Scheiß, an der im Endeffekt die ganzen TTIP-Verhandlungen im Endeffekt gescheitert sind offiziell. Ja, die Geheimdienste und die Polizeibehörden wollten verhindern, dass im Mobilfunk eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Datenpakete möglich ist. Also quasi, dass selbst die Provider, die ISPs, die keinen Zugriff mehr auf die Daten haben könnten. Und bei anderen Mobilfunkstandards ist es schon so, dass da halt im Endeffekt Zugriff durch die Strafverfolgungsbehörden möglich ist. Und bei 5G soll das auch so werden. Und die Leute haben sich jetzt richtig ins Zeug gelegt, um zu sagen, ja, wir müssen sicherstellen, dass wir da keine technische Lücke haben und die Sicherheitsverfolgungsbehörden das auch weiterhin schön überwachen können. Und dann haben sie gemerkt, ja, die Briten, die Amerikaner und alle anderen, die Chinesen natürlich auch, haben diese ganzen Standards schon implementiert. Und jetzt haben sie gar nichts mehr zu tun, außer noch sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, so ja, das haben wir wieder gute Arbeit geleistet. Alle unsere Forderungen sind übernommen worden. Das wird als nächstes kommen. Aber sehr interessant. Ja, wir müssen da unbedingt reingucken können. Ach, können wir schon? Okay, gut. Haben die Kollegen im Ausland schon eine ganze Arbeit geleistet. Hier ist ein längerer Faden auf Twitter, der sich um eine Sicherheitslücke in einem relativ großen, relativ in Anführungszeichen, Unternehmen dreht, die eben sich um Überwachung kümmern und deren Daten frei zugänglich verfügbar waren. Lest euch durch. Also so Datenlecks, die sind ziemlich krass. Also. Ja, der Typ, der hat einfach nur so einen random Internet-Sweep gemacht, hat geguckt, okay, welche Datenbanken sind offen, ohne zu wissen, wem gehören diese Datenbanken. Und dann hat er geguckt, okay, ja, eine ziemlich große Datenbank. Und da sind ja interessante Daten drin. So ist er darauf gestoßen. Einfach durch einen Portscan oder irgendwie sowas. Ja. Ah, auch eine lustige Meldung. Ein Chinese in Deutschland hat mit ein paar Freunden ein Programm geschrieben, wo man quasi von Porn-Videos rückwärts auf die Profilfotos von den Damen und Herren schließen kann, die an diesen Videos beteiligt waren. 100.000 immerhin. 100.000 Porn-Actresses. Da habe ich nur gedacht, ja, das hat er wahrscheinlich zuerst runtergeladen und da brauchst du eine Begründung dafür, aber ist ja auch egal. Da hat er dann gegenprogrammiert mit den Social Medias. Genau. Erst die Pornos runtergeladen und brauchte dann eine Erklärung dafür, warum er noch in Social Media den Frauen hinterher ist. Ja, aber ich glaube, die schlechte Nachricht wird dann wahrscheinlich sein, dass die ganzen 100.000, die sie da identifiziert haben, irgendwelche Fake-Accounts sind, die sich nur die Bilder nehmen oder so. So auf jeden Fall. Also der ganze Ansatz von denen ist, der wollte im Endeffekt für Bros ein Tool zur Verfügung stellen, wenn man ein Mädchen trifft, um zu gucken, ist das Girlfriend-Material oder war die schon mal im Porn-Video? Das war der geniale Ansatz hinter der Idee, anscheinend, ja. Go Bro. Hier haben wir ja, eine kleine... Moment nochmal, mir ist gerade noch was eingefallen soeben. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Facebook-Ding, was sie gemacht haben, hier ladet mal eure Nacktfotos hoch, damit wir die abgleichen können mit unserer Datenbank. Geile Sache. Hat's geklappt? Naja, die wollten halt verhindern, dass die Nacktbilder hochgeladen werden, sozusagen, dass sie einen Filter draus bauen können, einen Filter, und dafür musst du die halt erstmal hochladen, damit sie es dann verhindern können. Die wollten verhindern, dass andere Leute Hate-Porn hochladen, ja. Aber um diese Bilder identifizieren zu können, brauchen die ja ein Profilfoto. Also am besten gut ausgeleuchtet und alles. Ja, zwei Daumen hoch. Diese Grafik hier, die eingeblendet ist, das ist mal wieder eine Grafik aus der Kategorie hübsche Grafiken, die mir am Herzen liegen. Diesmal aber mehr wie sonst, weil es die verschiedenen Memeplexe, die innerhalb der San Francisco Bay Area am Tag liegen, darstellt. Also die Countercultures in den 60er, 70er Jahren, die sozialen Entrepreneurs, die Social Justice Movement, New Age Culture, effektiver Altruismus, Rationalisten, Libertarians. Und das hier ist relativ wichtig, weil die verschiedenen Kulturen, wenn du das schaffst, in diese Subkulturen einzutreten, kannst du das Overton-Window von den Mitarbeitern verschieben, die eben an den großen Tech-Firmen arbeiten in der Bay Area. Und deswegen ist das genauso wie vorhin mit der Zeitung eins von den wichtigsten Bildern in meinen Augen, das wir seit langer Zeit eingeblendet haben. Wenn du wirklich Einfluss haben möchtest, schau dir hier diese Gruppen an. Schau dir an, wo du auftreten könntest, wo du neu eintreten könntest und versuch mit bestimmten Buzzwords sozusagen die Subkultur zu verändern. Das hatten wir vorhin auch in Beautiful Trouble. Stuart Hall und Gramsci, die haben gesagt, geh in die Subkultur, versuch deine radikalen Ideen dort an den Tag zu legen und dann ziel auf die größere Kultur, also the culture at large, the hegemonic culture. Und ja, also wichtiges Bildchen. Schaut es euch an in den Quellen. Frau Dr. Greta. Ja, bekommt einen Ehrendoktor. Honoris Clausus, oder wie es heißt. Ich glaube, Honoris Causa. Eine Uni in Brüssel oder so, in Belgien auf jeden Fall. Ja. Selbst der Friedensnobelpreis ist womöglich nicht mehr weit. Buchmacher wetten offensichtlich drauf. Sie wird als erste Person lebendig heilig gesprochen. So ungefähr. Und dann kommt sie ins Lenin-Mausoleum neben den Originaltäter. Nicht so gut wird hier bei den Buchmachern gehandelt, Heckler und Koch. Die stehen angeblich vor der Pleite, obwohl das Management dem Artikel nach gesagt hat, dass sie das schon hinkriegen und dass sie jetzt ein bisschen mehr Umsatz machen wollen, ein bisschen mehr gewinnen und so. Und dann, ja, und schön wäre auch, wenn die Bundeswehr sich dann für das Gewehr dann nie entscheiden könnte. Das hätten sie auch noch nicht gemacht. Und so, es hieß unter anderem aber auch, dass sie sonst sich mit Fremdmitteln rechnen, mit anderweitiger Finanzierung oder so, Fremdmittel war das gar nicht, dann retten müssten oder so, aber dann, ja, es klang so, als müssten sie dann irgendwie irgendwelche Assets auflösen oder so, also Häuser verkaufen oder so, Immobilien womöglich abstoßen. Naja, wahrscheinlich stille Reserven heben, ich meine. Ja, so ist ja, genau. Wer war das? KPMG? KPMG hat die geprüft, ne? KPMG hat einen Sonderparagrafen in der. Ah, die lieben Freunde von der KPMG, die wollen wahrscheinlich einfach nur stille Reserven heben, ne? Und die Sachen wahrscheinlich günstig an irgendwelche anderen Klienten aus dem Firmeneigentum überführen. Naja, sie machen eben einen ordentlichen Preis verkauft werden, ne? Wenn man natürlich Millionen Wiese, ne? Also, das ist schon auch eine Hausnummer, weiß ich nicht genau. Das kann da schon mal zinstechnisch auch auf Bilanz durchschlagen, so würde ich sagen. Ich denke, Heckmann Koch sollte eigentlich einfach nur wieder genug Bang for the Buck liefern, dann läuft das auch. Lass ich auf jeden Fall, dass sie irgendwie gerettet werden würden. Ja, aber geretten ist natürlich nicht unbedingt die schöne Variante. Natürlich gut, wenn die irgendwie vernünftig zu tun hätten, sozusagen. Achso, das war auch von mir, genau. Da gibt es wohl eine Familie, die sich über so Briefkistenfirmen ungefähr 3000 Wohnungen gekauft hat in Deutschland, in Berlin konkret. Und in Berlin soll es dann auch irgendwie so eine Art Zentrum sein, der Leute, die gerne irgendwie Immobilien kaufen, international. Ich habe mich gefragt, wie weit das denn wirklich irgendwie nicht gestattet sein soll, weil an anderer Stelle hatten wir hier auch schon einen Artikel vorgestellt, wo es darum ging, dass Ausländer gezielt gelockt werden, um deutsche Immobilien zu kaufen. Das ist irgendwie ein bisschen widersinnig in dem Fall. Ja. Das habe ich auch mitgebracht. Italiens Parallelwährung. Ich weiß nicht, die nennen das Parallelwährung. Vielleicht ist es keine wirkliche. Das sind Minibonds. Das ist wohl so eine Art, das sind wohl diese italienischen Staatsanleihen. Also das heißt, sie erhöhen im Prinzip ein bisschen ihre Staatsschulden, dadurch, dass sie so eine selbstgedruckte Papierzettel ausgeben, wo auf denen eben Mini-Staatsanleihe draufsteht oder so. vielleicht ein bisschen fragwürdig. Aber ja, im Prinzip auch ein Zeichen natürlich als Abkehr von der EU, ne? Und vom Euro. Ich hab damals gesagt, die Griechen hätten das vielleicht auch schon mal versuchen sollen. Eine eigene Währung. Wenn der Euro dann gar nicht mehr funktioniert, dann ist es natürlich zu spät für so eine griechische Währung. Genau, aber wir müssen einfach Sonderbezugsscheine rausgeben. Nichts anderes. Sorry. Ist das. Sag nochmal. Ja, also erstmal das als Parallelwährung zu bezeichnen, ist blödsinnig. Das ist im Endeffekt eine Schuldverschreibung, die in einem separaten Geldkreislauf ausgegeben wird. Das ist zentralbanktechnisch sehr leicht möglich und auf nationaler Ebene noch leichter. Es ist eher ein Problem mit der EZB, aber das lässt sich lösen. Der lustige Name Minibot kommt daher, dass die Abkürzung für eine italienische Staatsanzeige BOT ist und Bot, ja, und Mini ist klein, ja, und das ist ein Begriff und also die ganze Berichterstattung darüber ist sehr unfundiert, weil es ist an sich ein ganz normales fiskalisches Instrument. Du hast vorhin Griechenland erwähnt. Griechenland hätte das ohne weiteres machen können. Die wollten das ja auch machen. Mit einer Parallelwährung hat das nichts zu tun. Eine Parallelwährung wäre es dann, wenn es eintauschbar wäre gegen Euros oder wenn es eine Denomination bekommen könnte, mit der man seine Steuern bezahlen kann. Und es ist in der Diskussion, dass man mit diesen diese Staatsanleihen quasi gegen Steuerschulden tauschen kann. Deswegen kommt dieses Missverständnis vielleicht auf. Aber nochmal, es ist einfach nur eine Staatsanleihe, die ausgegeben wird, sonderfinanziert vom Staat. Damit wäre es ein Infrastrukturförderprojekt, ein Jobbeschaffungsprojekt. Nur wird refinanziert durch so ein Bondprogramm. Ja, das Schweiz jedenfalls. Die ganze Zeit, es wird nur nicht darüber geredet. Wie kann man denn auch seine Steuerschulden bezahlen? Ja, es muss sowas Ähnliches sein. Ja, man kann, wie gesagt, man kann seine Steuerschuld anrechnen und darauf auf die Rückzahlung aus diesem Bond und ja. Aber es ist nicht ein Währungsinstrument. Ja, es ist ein fiskalisches Instrument. Ja, okay, es ist aber eine Möglichkeit, handlungsfähig zu bleiben, würde ich mal sagen. Ja, also, und wie gesagt, jede Regierung kann das machen und die meisten Regierungen machen das dauernd. Es wird nur meistens irgendwie anders gehandelt. Und ja, wie gesagt, diese Sache mit der die Steuern zurückzuzahlen, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist auch keine Zauberei. Ja. Ja, und jetzt hatte unsere Regierung auch überlegt, ob sie nicht den Solidaritätszuschlag, der für den Osten mal eingeschafft wurde, wieder abzuschaffen, und zwar irgendwie aber nur teilweise oder schrittweise. Vor allen Dingen teilweise ist irgendwie abgesagt worden vom Bundesrechnungshof. Die haben sozusagen gesagt, das wäre verfassungswidrig, wenn man irgendwie die 10% der Reichsten und 10% der Firmen oder sowas da weiter mit diesem Soli belasten würde. Finde ich irgendwie auch nachvollziehbar, die Entscheidung. Das heißt, der Rechnungshof hat dann gesagt, schafft das irgendwie entweder ganz ab oder gar nichts ungefähr. Und ursprünglich, oder ich glaube, die Zielvorgabe ist jetzt 2020 gewesen, dass man es da abschaffen soll. Aber wahrscheinlich werden sie auf die 85 Milliarden Euro nicht so ohne weiteres verzichten wollen. Da schauen wir dann mal, ob sie es wirklich abschaffen, wie dann die Entscheidung ist. Ne? Also der Rechnungshof wäre wohl dafür. Ja, auch ganz neue Entscheidung vom Gericht. Diese Tempotaschentücher-Geschichten oder irgendwelche Lutschbonbons oder so, die Apotheken dabei geben, das dürfen die jetzt im Prinzip nicht mehr machen. Denn das ist Wettbewerbsbeeinflussung oder so. Oh, meine Güte. Ich gehe auch wegen der Packung Tempo immer in die eine Apotheke und nicht in die andere, weil die Bonbons geben oder so. Das ist mir total wichtig, ne? Ja, total. Da ist voll gut, dass wir da jetzt ein Urteil haben. Voll, ja, das Bullshit-Urteil des Monats ungefähr. Hier haben wir von Harvard ein Opinion-Piece. Das ist interessant, weil es dem Trend der Nuklearenergie, dass sie wieder hochfähig gemacht werden soll, entspricht. Ja, und das ist in Harvard veröffentlicht worden, deswegen wird es in gewissen Kreisen auf jeden Fall auf Resonanz stoßen. Joseph Lasseter ist ein Atomkraft-Aktivist, Wissenschaftler, Populärwissenschaftler, sagen wir es einfach mal so, der hier den Trend beschreibt, der gerade passiert. Den habe ich auch oft beschrieben. Ich habe ja gesagt, der Bill Gates hat gerade eine riesige neue Firma gegründet in Amerika, um die zivile Atomtechnologie voranzupuschen, weil die Technologie einfach mittlerweile so ausgereift ist mit den Generation 4 Plus Kraftwerken, die ich auch schon mal vorgestellt hatte, dass es ohne weiteres möglich ist, das finanziell in einem guten Rahmen zu machen. Und es wird jetzt im Endeffekt mit dieser ganzen Atomkraft auf den Zug aufgesprungen, so, ja, ihr redet doch die ganze Zeit von CO2 und von klimaneutral und so weiter und so fort. Und wenn wir uns das Paris-Abkommen angucken, selbst unter Idealbedingungen, wenn du einfach runterscrollst bis zu einem Bild, was danach kommt, da sieht man direkt, wenn wir anschauen, die entwickelte industrielle Welt im Vergleich zu den industrialisierten Nationen der dritten Welt, ja, also hier, wir haben Amerika, Europa, Japan, Indien und China sowieso schon, und dann nochmal den Rest der Welt, Indien, China und der Rest der Welt, ich meine, da können wir Japan, Europa und Amerika, wir können machen, was wir wollen, die werden das Problem vorantreiben, wenn es denn existiert, und wenn wir dann wirklich einen Beitrag leisten wollen würden, dann müssen wir im Endeffekt auf Atomkraft setzen. Das wird hier in dem Artikel gesagt. Ich gebe das nur wieder. Das ist auch meine Meinung, aber nur nebenbei. Also ein sehr interessanter Artikel auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt hier, also Harvard Business Magazine. Und der Trend ist allgemein. Er erwähnt hier sogar explizit den Bill Gates mit seinem Programm. Ja, also wie gesagt, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das ist alles eine sehr große Marketingkampagne, aber es ist eine Marketingkampagne, die ich gut finde. Tschernobyl, die Serie Tschernobyl, ist eine HBO-Produktion, die vor kurzem rausgekommen ist, hat sehr gute Resonanz bekommen. Ich habe sie mir auch angesehen. Sie beschreibt ab dem Zwischenfall im Reaktor von Tschernobyl, was passiert ist bis ein paar Wochen danach und dann mit Zeitsprüngen auch ein paar Jahre hinterher. Und es ist eine sehr gute Serie. Ich kann sie euch empfehlen, wenn ihr auf sowas steht. Die gerade das politische Klima der Sowjetunion ist ziemlich gut dargestellt. Sehr viele Leute, die das auch noch am eigenen Leib miterlebt haben, haben gesagt, dass es dass die bedrückende Atmosphäre und der Druck der politischen Offiziere, die beispielsweise vor Ort waren und sowas, halt sehr gut dargestellt wurde. Und die ganze Serie stellt halt einerseits die technischen Ereignisse dar und andererseits halt diese ganzen, wie die Politik damit umgegangen ist in der Sowjetunion. So, und so möchte ich das auch zweigeteilt sehen, weil der eine Teil, die politische Darstellung, ist meiner Meinung nach sehr gut, sehr gelungen und auf jeden Fall sehenswert. Und die technische Darstellung ist auch sehr gut und sehr gelungen, aber nicht so ganz akkurat. Und ich will einfach nur drei Sachen kurz erwähnen und dann können wir weitergehen. Es wird ein Helikopterabsturz gezeigt. Es hat ein Helikopterabsturz stattgefunden, aber es wird so dargestellt, dass der über den Reaktor fliegt und durch die Strahlung irgendwie dann zum Absturz gebracht wird. Das ist so nicht passiert. Der hat sich in einem Kabel verheddert. Aber es ist passiert. Es wurde nur anders dargestellt, um mehr Dramaturgie zu zeigen. Das ist klar. Dann wird es so dargestellt, dass eine Frau ihren Mann im Krankenhaus besucht. Der Mann ist total verstrahlt und stirbt an der Strahlenkrankheit. Einer der Feuerwehrleute. Und sie ist schwanger und hat ein Baby. Und dann wird quasi das so dargestellt, dass nur weil sie ihn berührt, obwohl der im Krankenhaus liegt und so weiter und so fort, dass sie dadurch verstrahlt wird, was nicht stimmt, und dass das Baby irgendwie die Strahlung absorbiert hätte und dann hat sie eine Fehlgeburt, aber sie überlebt. So, das ist total an den Haaren herbeigezogen, auch wieder total dramatisiert. Aber das ist einfach nicht so. Und als drittes, es wird halt dargestellt, einerseits ein Feuerwehrmann, der nimmt einen Teil des Reaktors in die Hand und danach hat er Verbrennung an der Hand. Das ist so. Aber es wird auch dargestellt, dass diese Feuerwehrleute, wo sie dann später nackt im Krankenhaus sind und dekontaminiert sind und so, und dann Leute fassen die an und dann kriegen sie auch Verbrennung an der Hand und das ist auch absoluter Blödsinn. Und das ist ja bombastisch dargestellt, nur das ist einfach nicht in der Realität so. Und es ist einfach verwunderlich, dass es so krass dargestellt ist, weil, ja, so funktioniert es einfach nicht. Ja, weil der Rest ist technisch sehr akkurat dargestellt, nur diese drei Sachen, die stechen wirklich heraus, weil die einfach, ja, unnötig dramatisch dargestellt werden. Gerade das mit der Frau, mit dem Kind, mit dem Baby. Ja, okay, na gut. Ne? Ja, ist das jetzige Jahr wahrscheinlich. Aber absolute Empfehlung. Gute Serie, sehr gut. Brainless Fungi Trade Resources with Plants. Like a stock market. Ah, ich glaube, das ist vom Abel. Der musste sich leider schon verabschieden, oder? Ja, der Abel hat familiär, musste er sich kümmern. Okay. Ich denke, vielleicht verschieben wir es einfach auf nächste Woche. Ja, ich glaube, hier kommt noch eine mehr Abel. Das war auch Abel. Oh je. Das war von Price, glaube ich, oder? Nee, auch nicht. Auch Ebel? Okay. Weiß ich auch leider nicht. Ja, das war nämlich auch vom Ebel. Ja, also, Henry Kiss in der Weltordnung, oh Gott, nein, das lest das nicht. Das war, glaube ich, auch vom Ebel. Aber glaub's nicht. Das war ja, doch, und MI5-Files. Zionist Terrorist plotted to kill Winston Churchill. Ja, okay, keine Ahnung. Kann ich auch nichts zu sagen. Ja, aber klingt interessant. So, das ist jetzt der Cliffhanger. Wenn ihr wisst wollt, was es mit dem Zionistenplot gegen Winston Churchill auf sich hatte, dann schaltet wann wir wieder Woche bei den Weltraumaffen. Wann müssen die Leute wieder einschalten? Europa. Europa ist die Antwort. Ja, nee, nur Sonntagabend 18 Uhr ist die Antwort. Ja, schöne Woche. Ja, das klingt aber jetzt schnell am Ende. Das ist Schalten ein. Du kannst gehen. Geht in den Wald, lest Blank Slate und lasst euch nicht erwischen. Genau, lasst euch auch nicht. Fördert, was der Freiheit dient. Schmettert, was ihr schadet. Ja, und Forza Ferrari. Den Sonntag noch. Tschüss. Forza Ferrari. Goldrunner. Wer gewinnt denn da? Ah, ist nicht klar. Vettel liegt vorne, aber. Kulturmarxismus Formel 1. Kulturmarxismus gewinnen wir alle.